Ich begrüße euch. Genau, probieren wir mal aus, wie das alles funktioniert. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich und insbesondere auch Ronny, dessen Anwesenheit in Berlin wir zum Anlass genommen haben für diese Veranstaltung, in der wir ganz breit und offen über BDS und Fragen zu BDS diskutieren wollen. Ich freue mich sehr, dass so viele da sind. Wir haben dieses Event so konzipiert, dass wir alle gleichberechtigte Diskutantinnen sind. Es wird zwar die Doris für BDS Berlin am Anfang ein bisschen was sagen zu der Themenfrage, auf was für einen Boden quasi ist BDS hier in Deutschland gefallen? Was gab es da für Reaktionen? Was bedeutet BDS-Kampagne in Deutschland? Dazu wird sie kurz was sagen und Ronny wird im Grunde das Entsprechende in Bezug auf Israel sagen. Ronny ist von Boycott from Within in Palästina und er wird sagen, ja, was für Reaktionen gab und gibt es auf die Kampagne innerisraelisch. Und dann wollen wir eigentlich gleich das Forum, so verstehen wir das, öffnen. Und jeder und jede kann eine Frage, bitte nicht viele Sachen auf einmal, eine Frage stellen, er oder sie kann später sich nochmal melden. Eine Frage oder auch eine Bemerkung, einen Kommentar, einen Gedanken, den er oder sie zur Diskussion stellen möchte. Schön kurz und knackig. Und jeder und jede hier im Raum kann sich melden, der oder die sagt, dazu kann ich was sagen. Also alle hier sind Experten und Expertinnen. Man kann natürlich auch das Bedürfnis haben, gerade Ronny persönlich zu fragen, zu irgendwas, was er vorher gesagt hat oder eben Doris auch. Ja, und wie gesagt, wir gehen davon aus, dass wir alle hier Interesse haben an einem wirklichen Gedankenaustausch, miteinander mehr zu erfahren. BDS ist in Deutschland noch kaum bekannt und sehr oberflächlich diskutiert worden bisher. Und deshalb halten wir das jetzt für eine Gelegenheit, wo auch Leute, denen daran irgendwas unbehaglich ist oder die Vorbehalte haben oder eine Kritik haben, das bitte gerne äußern, weil wir daraus lernen wir einfach gemeinsam. Also gut, dann gebe ich Doris das Wort. Ich bin nach wie vor die Aushilfsmoderatorin, aber ich denke, wir vergeuden jetzt nicht die Zeit. Die Themenfrage in unserer Einladung war ja, wie wurde BDS in Deutschland aufgenommen, wie wurde BDS in Israel aufgenommen. Und jetzt spricht zunächst mal Doris von BDS Berlin zu der ersten Frage. Ja, ich freue mich natürlich auch und begrüße euch alle ganz herzlich im Namen von BDS Berlin und ich finde es toll, dass so viele gekommen sind und ich begrüße natürlich auch ganz herzlich Ronny Barkan from Boycott, Supporting the Palestinian BDS Call from Within, der hier heute bei uns ist und ich kann dazu sagen, dass wir auch sehr, sehr gerne Omar Barghouti eingeladen hätten, der den Aufruf, über den wir nachher sehr lange reden werden, hoffentlich mitverfasst hat. Der ein Mitbegründer der BDS-Bewegung ist, wie vielleicht einige von euch schon gehört haben, hat die zuständige israelische Behörde ihm das Reisen, also ein Reiseverbot ihm auferlegt, sodass er nicht reisen kann, also sozusagen nicht raus kann aus dem Käfig. Und er ist übrigens nicht der Einzige. Es gibt eine ganze Reihe von palästinensischen Aktivistinnen und Aktivisten, denen das Reisen wird auf wundersame Weise, also ganz oft auch, weil sie haben ein Visum in die USA beispielsweise und dann ist das Visum, wird dann ungültig erklärt und lauter solche Geschichten. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass den Palästinenserinnen und Palästinensern im großen Stil das Reisen nicht mehr möglich ist. Ja, was die Frage dieser Veranstaltung war ja, wie sind die Reaktionen in Deutschland in Bezug auf den Aufruf der palästinensischen Zivilgesellschaft zu BDS? Und da habe ich nur mal so einen kurzen Überblick gemacht über das, was in den letzten Monaten, ich sage jetzt mal seit November, passiert ist. Und da wird einfach deutlich, dass auch in Deutschland, wo wir waren so eine ganze Weile eher in so einem Dornröschenschlaf, aber mittlerweile ist uns, wir sind so, schon länger wach, unsere Umgebung wacht jetzt auch so langsam auf in Form von Repressionen der verschiedensten Art. Also es ist schon so, dass jetzt relativ häufig die Betreiberinnen von Veranstaltungsräumen, wo Veranstaltungen zum Thema BDS, aber auch zu unabhängig von BDS, sonstigen kritischen Veranstaltungen zu Israel, Palästina, also besonders dann zu Israel, stattfinden sollen. Da werden die Betreiber auf abenteuerlichste Weisen unter Druck gesetzt, von verschiedensten Stellen. Ganz oft ist es eben auch so, dass das gelingt, die Veranstaltungen abgesagt werden müssen, weil eben der Raum entzogen ist. Das passiert in verschiedensten Städten, in Bremen, in Oldenburg, in München und auch in Berlin ist das schon passiert. Was auch passiert, ist, dass einfach der Druck unglaublich erhöht wird, irgendwas zu BDS überhaupt zu machen. Es geht so weit, dass Konten gekündigt werden. Also es gibt eine Website www.bds-kampagne.de. Das ist im Grunde genommen nur, also das ist eine Redaktion, die alles, was in Deutschland zu BDS passiert, veröffentlicht, und die hat natürlich auch ein Unterstützerkonto gehabt, das wurde gekündigt, sehr zeitnah mit einem Telefonat, was er nennt sich Journalist, der Jerusalem Post mit einem von uns geführt hat, und fragte, ist denn das Konto schon gekündigt, und dann kam dann auch die Kündigung, also sehr dicht beieinander Informationen, dass ein Konto gekündigt wird, und die Kündigung kommt dann auch, also so dass man vermuten könnte, dass da ein Zusammenhang besteht. Und sozusagen, was jetzt so den Ausschlag gegeben hat, dass wir uns heute hier zusammensetzen, das war dann das, was in der Vorbereitung zum revolutionären 1. Mai, also zum internationalistischen Block, in dem BDS ein Teil war, und was da im Zusammenhang zur Vorbereitung der Demonstration passiert ist, in dem besonders Ökoli und Gruppen um sie herum sich redlich bemüht haben, oder vielleicht auch nicht so redlich, BDS und dann auch For Palestine, also die Gruppe, die für eine Ein-Staaten-Lösung ist, sage ich jetzt mal verkürzt, dass die rausgekickt werden, wo uns allerdings große Solidarität widerfahren ist innerhalb dieses Bündnisses. Aber es hat uns sozusagen ermuntert, eine Veranstaltung zu machen, in der alle und jeder und jede, die eine Meinung zu dem Thema haben, was sagen können, Skeptikerinnen gerne, auch Kritikerinnen gerne, in einem guten Austausch, sodass wir möglicherweise gegenseitig voneinander profitieren. Was ich noch sagen möchte, ist, dass was die Attacken in Deutschland angehen gegen BDS, da wird also zumindest für uns offenkundig, dass Leute von etwas reden, von dem sie, ich muss sagen, offensichtlich keine Ahnung haben. Also die Anschuldigungen gegen die BDS-Kampagne sind dergestalt, dass man annehmen muss, dass die meisten Leute überhaupt nicht wissen, dass der Aufruf der palästinensischen Zivilgesellschaft zu BDS ein Aufruf war, um zu fordern, dass für die Palästinenserinnen und für die Palästinenser die gleichen Rechte, die gleichen Ansprüche gelten wie weltweit für alle Menschen, insbesondere dann eben auch im Zusammenhang mit der Region. Das wird offensichtlich völlig ignoriert. In Deutschland ist, wenn man das Wort Boykott gegen Israel zum Ausdruck bringt, dann ist offensichtlich also sofort eine Verbindung da, zu kauft nicht bei Juden. Und das kann einem schon passieren, dass man diese Verbindung herstellt, dass man es allerdings dann gleichsetzt. Das ist doch ein sehr deutliches Zeichen dafür, dass man möglicherweise weder von dem einen noch von dem anderen eine sehr genaue Vorstellung hat, was es ist, weil das wissen wir alle bei dem Aufruf der Nazis, kauf nicht bei Juden, da ging es um Ausgrenzung bis hin zur Auslöschung der Juden und Jüdinnen in Deutschland und in Europa, und das mit dem Aufruf der palästinensischen Zivilgesellschaft für gleiche Rechte zusammenzubringen, also das könnte man, wenn man es gut meint, mit Ignoranz bezeichnen. Wenn man es nicht so gut meint, könnte man fast von Holocaust-Verleugnung sprechen, aber zumindest von Diffamierung. Und an der Stelle gebe ich jetzt einfach weiter an Ronny. Freue mich aber, dass Miriam jetzt da ist. Also das Auto ist möglicherweise futsch, aber sie ist ganz, das ist die Hauptsache. Okay, erstmal, bevor ich weitergebe an Ronny, nochmal ein herzliches Willkommen an euch alle von mir. Ich bin Miriam, ich mache heute Abend ab jetzt die Moderation. Ganz kurz zu mir, ich bin kein Mitglied irgendeiner der an dieser Diskussion beteiligten Gruppen. Ich bin hauptberufliche Moderatorin und Coach und sowas, und ich werde das hier heute Abend moderieren. Ich nehme an, die Vorstellung ist jetzt schon gelaufen. Ich hatte ein Auto und was bin ich zu spät. Ich reiche jetzt weiter an Ronny, okay? Und der wird sich selber vorstellen. Good evening, everyone. Thank you for coming. I see that quite a few arrived, and according to the statistics, I guess that most of you are probably not supportive of BDS. Are you? No, I'm not translation. It's going to be English. Ah, okay. Great. Gibt wonderful. Es Leute, die eine That's great. Übersetzung haben wollen? Das, okay. Okay, so the ones who need translation, please raise your hand. And, Wer Übersetzung braucht, bitte Finger melden, und hier ist eine Flüsterdolmetschgruppe, von mir aus gesehen vorne rechts. Okay. Ronny, would you stand up so people can see sure. you? Sure. So briefly, thank you for coming. I understand that probably most of you are not necessarily supportive of BDS. I would like to change that at least to have you better understand what the BDS campaign stands for, and hopefully even change your views. And for that, we will not take up too much of your time, but actually we would like to have a proper discussion here. Maybe Kreuzberg is a whole bubble that doesn't represent the rest of German politics. In that case, or at least after this evening, I hope that we will create a bubble of sanity here. My name is Ronny. I am a conscientious objector to military service in Israel, Israel-Palestine. I am also part of the Palestinian popular struggle that is a nonviolent struggle, which is joined by a handful of Israelis and internationals. And finally, and most importantly, a member of the Palestinian-led boycott, divestment, and sanctions movement. We have a small group of Israeli citizens and residents, conscientious Israelis who support the Palestinian call for BDS, and you have heard the name. The short name is Boycott From Within. The longer name is not that catchy. It is Boycott Supporting the Palestinian BDS Call From Within. I say the long name because it is important to remember that we are not coming up with our version of BDS, but rather we, the privileged, support the underprivileged in their just struggle. We will elaborate later about the BDS campaign, I suppose. So I would only like to mention a few points. First of all, the whole situation these days around BDS and BDS activists. As we speak, there is a conference in New York organized by an Israeli newspaper, Jerusalem Post. And that conference, the stated goals is to you have all the leading ministers and Israeli representatives there, and the stated goal is to deal with Islamic terror and BDS. This is not the first of these conferences. Only a few months ago, there was an anti-BDS conference in Tel Aviv, which is an apartheid city. We will talk about that. Tel Aviv is supposedly a liberal place, far from it. And in apartheid Tel Aviv, there was a conference against BDS. Oh, sorry, the conference was in Jerusalem. My mistake. The conference was in Jerusalem, in apartheid city. Which is part of it is occupied, and about the rest we can discuss. And in that conference, there were clear statements being made by Israeli representatives threatening BDS activists around the world and inside Israel-Palestine. As you have heard, also Omar Baghouti, for example, one of the leaders of the campaign, has been denied his right to basically leave the country, to travel. There are other actions, different types of actions around the world, in different places, including the US, France, Canada, even the UK, which is the vast majority actually does support Palestinian rights, and still the government is trying to repress freedom of expression with regard to BDS. And also here you have heard about the bank account. I just came from Oldenburg, and my talk there was canceled at the last minute. And on and on. There are many such examples. So you should, even if you don't like the campaign, at the very least, you should accept that there is this situation where people like myself, like Doris and others, are being denied the right to speak up their mind and to support something that we deeply believe in. One last thing I will say about the BDS campaign and end there is that I mentioned what I do, that I'm a conscientious objector, and so on, but there is a far easier way to define myself, and that is to say that I'm a privileged Israeli Jew. I come from Israel-Palestine, I was born there. I carry an Israeli citizenship, but I do not have an Israeli nationality, because there is no such thing as an Israeli nationality. My nationality, according to the State of Israel, is Jewish. This is my legal status there, a privileged Israeli Jew. Why privileged? Because my fellow Israeli citizens, who are not among the privileged group, they have a different nationality. They can be either Arab or Druze or Circassian, other minorities. And the whole infrastructure, and I'm not talking about the militarily occupied territory, I'm talking about Israel proper, the way it was founded in 1948, the whole infrastructure is about giving privileges to the select group and denying these privileges or denying certain rights from the others. So I come here as a privileged Israeli Jew to support the underprivileged in their just struggle. I will end here and let's carry on. Thank you. Erstmal vielen Dank an Ronny. So, nochmal ganz kurz zum Rahmen und zum weiteren Verlauf heute. Hier auf dem Podium haben sich eben gerade selber vorgestellt Doris für BDS Berlin, Ronny hat sich vorgestellt als Boycott from Within. Weiterhin eingeladen zu dieser Veranstaltung waren, ich gucke jetzt mal auf den Zettel, damit es auch wirklich stimmt, Jutta Ditfurth und die Ökologische Linke, das Vorbereitungsbündnis der revolutionären 1. Mai-Demonstration. Zusätzlich wurden die Radikale Linke Berlin, RLB, die Interventionistische Linke und die Antifaschistische Jugend Berlin eingeladen. Diese drei letztgenannten Gruppen wurden eingeladen, weil sie sich bei der Abstimmung im Vorbereitungsbündnis 1. Mai enthalten haben. Frage jetzt von mir, hier mal so rein in die teilnehmenden Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Ist hier jemand, der eine dieser genannten Gruppen vertritt und vielleicht nach vorne kommen möchte? Gut, okay. Dann ist ja eben schon gesagt worden, möglichst schnell rein in die Diskussion, kein Frontalunterricht, sondern Diskussion und Fragen. Frage mal an euch da ganz hinten, ist das laut genug, könnt ihr das hören? Ja, gut, super. Dann gebe ich jetzt an die Teilnehmenden, an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, wichtig sind, versucht, es sind unglaublich viele Leute hier, was total schön ist, versucht euch kurz und knapp zu fassen. Kurze Fragen oder wenn ihr einen Beitrag leisten wollt, einen kurzen Beitrag, damit wir die Möglichkeit zu möglichst viel und vielseitiger, vielfältiger Diskussion hier heute Abend haben. Gibt es ein Saal? Okay, hier vorne gibt es ein Mikro für diejenigen, die entweder eine Frage oder einen eigenen kurzen Beitrag geben wollen. Das gibt es hier vorne. Im Interesse, damit alle das auch verstehen können, wäre es gut, wenn ihr euch das Mikro auch greifen würdet. Und vielleicht ganz kurz sagen, wer ihr seid, wenn es geht. Bitte. Elfriede Krutsch, ich habe nur eine ganz kurze Frage an dich, Doris. Darf man erfahren, welche Bank das Konto gekündigt hat? Achso, das ist die DAB, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die auf Deutsch heißt. Deutsche Aktienbank kann es sein, also jedenfalls DAB München. Danke. Okay, weitere Fragen, Anmerkungen? Entschuldige, da, da hinten. Da war zuerst. Ja, mein Name ist Monika. Ich habe zwei ganz kurze, knappe Fragen. Erstens ist mir noch nicht ganz klar geworden, was genau soll boykottiert werden und mit welchem politischen Ziel. Okay, wer die beantwortet, ist für dich egal? Ich würde vorschlagen, dass der Organisator aus Israel. Okay, Ronny, die Frage. The BDS campaign was founded in July 2005, exactly 1 year after the landmark decision by the ICJ, the International Court of Justice, that had to rule about the legality of the wall, the annexation wall or the so-called security barrier that is being built in the West Bank. They had to rule about that. In the process of ruling, they came to certain conclusions with regard to international law. They came to the conclusion that the whole of the West Bank, Gaza Strip, and East Jerusalem are occupied Palestinian territories. They came to the conclusion that every single settlement, Jewish-only settlement, in these territories is illegal, and every inch, mile, kilometer of the wall that is being built is illegal and has to be dismantled. This was according to international law. It was very clear. Exactly a year later, Palestinian civil society, and we're talking about a large number of representative organizations of that Palestinian society. Over 170 different organizations have signed that call. And what they are saying is that Palestinians have rights under international law and under different UN resolutions and human rights declarations, thank you. And, you sure? Okay. Slower. So okay, I will speak. Okay, I will make pauses. Okay. Okay. Sure. So they stated that Palestinians have certain rights under international law, under UN resolutions, under stated human rights declarations, and until such a time that Israel abides by its obligation and respects these rights, they are calling on us, on the international community, to apply nonviolent means of boycott, divestment, and sanctions against Israel for violating these rights. There will be no boycott if Israel simply respects the fundamental rights of the Palestinian people. Another question was, yes? So I'm giving the long answer, okay? What are these rights? And then I will talk about what's being boycotted. Sure. What are these rights that are protected by international law? First, the easy one. Ending the military occupation, the harsh, brutal military occupation of the West Bank, obviously including East Jerusalem, and the Gaza Strip. Palestinians are living since 1967 in these territories without basic rights. In Gaza, the situation is beyond description. We can try and talk about it later. But anyone who hasn't lived under these situations will never understand what the people of Gaza have to endure. So, obviously, the people in the West Bank, Gaza Strip, and East Jerusalem deserve to be free from that brutal military occupation. That's one. Secondly, equality. As I mentioned before, there are second-class citizens in Israel, what is regarded as Israel proper, and they deserve to be equal citizens. They deserve to have the exact same political and civil rights as I do, as one who is coming from among the privileged. We are both citizens of the state, but we are far from being equal. That is the second demand, very straightforward. I don't think that many of you will oppose to that, will object to that. And finally, the third and most important right is the right of the refugees. The Palestinian refugees, which are the majority of Palestinian people, they are more than 70% of all Palestinians, they have been expelled from their homes during the foundation of the State of Israel, and are denied the right to go back home ever since. Almost 70 years have passed, and still these refugees and their descendants are denied the right to go back home for the sake of maintaining an artificially created Jewish majority. These are the three rights, and this is what we are struggling for. How do we do it? By boycott, divestment, and sanctions. No. Not only the West Bank, not at all. Yes. Boycott is something that all of us can do and should do. Boycott means there are many forms of boycott. It can be financial boycott, academic boycott, cultural. We can talk about all of these, sports and so on. And basically, what we are asking from conscientious people around the world is not to put their money, not to support, actively support, those organizations or those companies that are acting in violation of Palestinian rights. For example, which example shall I give? Heidelberg Cement, thank you very much. Heidelberg Cement is a company that produces and supplies the cement for building, for example, this horrible annexation wall in the West Bank. And they are clearly acting in violation of international law by doing that. And we are calling on you, conscientious Germans, to boycott this German company, Heidelberg Cement, until it stops participating in crime. Quite pretty straightforward. They have stopped, by the way. There is a big change happening recently. There was quite a big win about that issue. There are other forms of boycott, like cultural and academic boycott. They are a little different. Basically, in one line, we boycott the institutions. We never boycott the individuals. An Israeli artist who would like to perform here in Berlin will not be boycotted because they are from Israel, not at all, regardless of the politics, regardless of the quality of their art. But the moment that they will come here to represent the criminal occupying apartheid state of Israel, then we ask you to boycott. We ask you not to accept the legitimacy of their performance because they are representatives of that state. They act on behalf of that state. Thank you. Finally, this is about boycott. Divestment is basically taking this a notch up. It's not something that you and I can do. It is something that if you are invested already, if you are already invested in a certain company that is acting in violation of Palestinian rights, for example, Heidelberg Cement, we are asking of you to pull out that investment, to disinvest, and rather invest in a socially responsible way, in a way that respects the rights of everyone. Mm-hmm. Finally, I arrived at the D. The B, the D, and now we have the S. The S, the sanction part, is definitely not something that you and I can do. It is something that an international body should do and can do. The EU, for example, has a trade agreement with Israel, and every member state of the EU, including Germany, is acting in direct violation of their own agreement with Israel because they are legitimizing Israeli crimes, and I can go into that later. The same applies to other such international bodies. They should apply means to end Israeli crimes. Since they are not doing their share, it is up to us, the people, to speak up and to act accordingly. This is what it is about. Thank you, Ronnie. Dankeschön. Bitte. Vielleicht kann ich noch kurz was dazu sagen, weil das sind jetzt so ein paar Sachen gesagt worden, wo vielleicht wir als Bürgerinnen und Bürger nicht so ohne weiteres mit dem Boykottieren anfangen können. Es läuft auch eine internationale Kampagne gegen Hewlett-Packard, HP. Also da gibt es Computer und Druckpapier, aber eben auch Dinge, die nicht so ganz angenehm sind. Die Firma ist ja maßgeblich daran beteiligt an so, wie nennt man das, biometrischen Angelegenheiten für Papiere und Ähnliches, um sofort herauszufinden, wer ist. Und das machen sie insbesondere in Israel-Palästina. Und insofern ist diese Firma zu boykottieren, also indem man eben einfach aufhört, den Drucker zu kaufen oder was auch immer sie herstellt. Also nur um klarzumachen, es gibt auch Dinge, die wir so ganz persönlich machen können. Dann gibt es den berühmten Wassersprudler SodaStream, das ja ungeheuer praktisch ist und auch das Tragen und so weiter erspart. Dennoch, er hat Dreck im Glas sozusagen. Die Firma ist zwar inzwischen umgezogen von der Westbank in die Negev-Wüste, aber eben nicht einfach nur so, sondern zugunsten der Firma wurden beduinische Menschen, die dort seit langem leben, zwangsumgesiedelt nicht nur damit zwangsumgesiedelt, sondern sie werden auch mehr oder weniger in umliegenden Städten zusammengefasst, sodass sie im Grunde genommen nicht mehr in der Lage sind, ihre ursprüngliche und jahrhundertealte Lebensweise aufrechtzuerhalten. Nur um so zwei Beispiele, wo jeder von uns sich überlegen kann, ob er das weiterhin haben möchte. Okay, danke schön. Frage war jetzt ja eben, was ist eigentlich, ne, worum geht's, was sind die Rechte, die eingefordert werden, was soll eigentlich, was heißt das Boykott, was soll boykottiert werden? Ihr habt eben drei Beispiele genannt. Weitere Fragen stelle ich mir nicht, sehe euch sonst nämlich nicht. Ich habe erstmal hier vorne eine Frage gesehen, ich habe da eine Frage gesehen. War hier nochmal was ich nicht gesehen habe? Nein. Okay. Gut, da kommt noch eine Ergänzung. Kommt doch bitte, du wolltest was ergänzen. Dann habe ich dich gesehen als zweites, dich habe ich als drittes gesehen. Wenn ich jemanden übersehen habe, dann rudert bitte, ne? Und hier im Moment gibt es gerade noch Probleme mit dem Mikrofonkabel. Also kleinen Moment Geduld bitte noch. So, also hier war jetzt noch eine Ergänzung. Dann ist hier der Herr hier vorne, der sitzt, ist das nächste. Der Herr da hinten, der steht, ist dann der dritte. Mir ist eigentlich auch ganz wichtig, dass die Kampagne die Möglichkeit bietet, sehr konkret, sehr alltäglich, ständig darüber zu reden, was haben wir zu tun mit dem, was in Israel-Palästina passiert. Und das ist, glaube ich, notwendig, denn wenn man nur abstrakt sozusagen jammert, das Rückkehrrecht wird nicht umgesetzt, das interessiert keinen Menschen hier, verständlicherweise. Das ist irgendwas weit weg und war immer schon so und ungefähr. BDS bietet halt, wie gerade Doris zum Beispiel an SodaStream erläutert hat, die Möglichkeit, wenn man da eine Aktion auf der Straße macht, dass ganz normale Leute, die sich auch bisher noch nicht besonders mit Israel und Palästina beschäftigt haben, plötzlich sehr konkret erfahren, aha, das passiert da gerade. Also das finde ich nochmal, das ist auch ein Ziel von BDS. Okay, danke schön. Dann der Herr da vorne mit der Weste. Guten Abend, ich bin Rainer, interessiert und organisiert in der DKP. Die hat zwar den 1. Mai-Aufruf die Zunahme der BDS zugestimmt. Ich persönlich sage, das war der größte Fehler, aber na gut. Eine Frage zur Mauer. Wie viel Prozent haben die Terroranschläge der palästinensischen Terrororganisation Hamas und anderen abgenommen, seitdem es die Mauer gibt? 60% oder 80%? Die zweite Frage, die sich mir stellt, ist, gilt dieses Rückgerecht nur für die Palästinenser, die 1948 und deren Nachkommen, oder gilt das auch für die, die aus Saudi-Arabien vertrieben worden sind, im Rat mit etwa 500.000? Gilt dieses Rückgerecht auch für die Sudetendeutschen und die ja 12 Millionen, die ja vertrieben worden sind und deren Nachkommen? Oder ist es einfach nur purer Antisemitismus, weil es nur auf Israel gemünzt ist? Dankeschön für die Fragen. Okay, danke. Dankeschön für die Fragen. Wir haben gesagt, wir wollen hier eine kontroverse Diskussion zulassen. Keiner von uns wird alles gut finden, was hier gesagt worden ist. Gut, dass die Frage gestellt worden ist. Antwort, Ronny, sagst du was dazu? Thank you for the question. About the effectiveness of the annexation wall or the apartheid wall or the so-called security barrier, you don't have to take my word for it. There are many high-ranking officials, military officials in Israel, who claim that the wall did nothing in the sense of security, that it is pure and simple land grab. If you look at the root of the wall, you will see that very clearly. It goes like this, it takes away more lands, there are all these fingers, as we call them, that take up more and more land. It's quite simple to see. Also, if you look at the numbers, the reason that Palestinian terror attacks have decreased dramatically has nothing to do with the building of the wall. It has also been proven. I can send you the links rather than wasting the time on this. It has been proven. This was done due to a political decision by those who carried out these terror attacks. True, there are Palestinian terror attacks. There is Palestinian terror. There's also Zionist terror. Zionist terror is by far more murderous, has absolutely no legitimacy. And if we only look at the numbers, if you are opposed to Palestinian terror, you should definitely be opposed to Zionist terror, which happens on a daily, hourly basis. Now, about refugees. Refugees have rights. Whether we like it or not, refugees have rights. Talk a little bit slowly, please. Yes. Okay. Slower because of the translation. Sorry. About refugees. Thank you. Refugees have rights. And this is something that is happening all over the world. Not only refugees. I, for example, managed to get a European passport, lucky me, because like most of the people of my generation who were born in Israel, my parents were not born there. They were born in other countries and came to usurp and to take away other people's land. There may have been justification for arriving there. There was never a justification for living at the expense of other people. Sorry, I will repeat. There may have been justification arriving there. There was never justification to live there at the expense of other people. I managed to get a European passport in a matter of a few months. It didn't take much. Even though my dad, he left that country in Eastern Europe when he was a baby. He doesn't speak the language. He doesn't know anything about that country. I certainly don't know anything about that country. How did I manage to get that passport? Because this is the way things work. Because refugees have rights. And these rights are passed usually two generations onwards. Who am I to deny the rights of those who have been born in Palestine and their descendants if I manage to get my right in that Eastern European country? Now, thank you. Now, I know that you would like to ask about German refugees and so on. I will simply say that you have to take the greater good into consideration when you give rights, refugee rights and so on. We can go into that issue if you would like, but I will just say it in one line. When you look at the greater good, definitely the greater good in the sense of Palestine says that those who have been expelled from there, those who suffered ethnic cleansing, should be returned to their homes. That is an obvious statement. As I said before, the fact that my parents arrived there and got citizenship and so on, how wonderful that is, that cannot be done at the expense of denying those very basic rights of the people, the indigenous people of that land. So the greater good in the sense of Israel-Palestine is crystal clear. There is no question about it. Whether Zionists like it or not, that is a whole different issue in itself. Dankeschön. Die nächste Frage genau ist der Herr mit der Brille, der gerade nach vorne kommt. Habe ich irgendwelche Meldungen übersehen, die danach dran sind? War hier gerade was? Jetzt gleich? Okay. Ist okay, noch eine Sekunde wartest, weil hier vorne noch was ergänzt werden wollte? Ja. Okay. Entschuldigung. I will speak in German. Okay. Vielleicht ist es auch noch mal ganz gut zu überlegen, die BDS-Kampagne ist eine Kampagne, die sich auf Rechte fokussiert, eine Rights-Based Campaign. Und insofern, um vielleicht noch ein bisschen mehr Licht in das Ganze zu bringen, wäre es vielleicht auch ganz gut zu recherchieren, an eben jene, die das Recht auf Rückkehr verneinen, in die Rechtsdokumente zu schauen. Und so ist es eben nun mal, dass nach der Vertreibung der Palästinenser und Palästinenserinnen ab 48, eigentlich ab 47, die UNRWA ins Leben gerufen wurde. Es ist eine UN-Institution und es gibt dort klare Definitionen, wer als Flüchtling anerkannt ist und wer nicht. Ich fordere euch alle auf, sich das einfach mal anzuschauen. Dann müssen wir uns auch nicht damit beschäftigen, mit irgendwelchen hinkenden geschichtlichen Vergleichen. Ich kann nichts dazu sagen, was Sudetendeutsche für Rechte haben. Ich bin auch, die BDS-Kampagne sagt auch nichts dazu. Das bedeutet nicht, dass die BDS-Kampagne sich nicht dafür interessiert, aber sie ist einfach nun mal nicht darauf fokussiert. Und ich würde gerne einen kleinen Aufruf starten, bei der Sache zu bleiben und eben nicht unsachliche Vergleiche zu ziehen, wo sie eben nicht hingehören. Was Flüchtlinge aus Saudi-Arabien anbetrifft, dazu kann ich auch, also dazu sagt die BDS-Kampagne nichts und da sagt auch die UNRWA nichts zu. Ich kann nur vermuten, dass die Frage in die Richtung geht, was denn mit den restlichen Palästinensern ist, die von anderen Regimen unterdrückt werden. Das ist natürlich absolut unmöglich, dass das passiert. Das ist absolut problematisch, dass das passiert. Aber auch hier, die BDS-Kampagne hat klare Regeln und hat klare Guidelines, klare Richtlinien. Und da muss man ja, sich das einfach anschauen. Wir diskutieren ja hier auch ganz offen darüber. Und insofern muss man da nicht die Dinge vermischen, wenn sie nicht zusammengehören. Dankeschön. So, die nächste Redemeldung war da vorne. Du hast auch schon ein Mikro. Ja, mein Name ist Peter Ulrich. Ich habe eine Frage vor allem an BDS Berlin. Und zwar geht es um den Auslöser der aktuellen Diskussion. BDS ist, soweit ich das verstehe, hat eine klare politische Agenda mit einem Single Issue quasi. Es ist, geht um den Nahostkonflikt, eine bestimmte Lösungsvorstellung, bestimmte Strategie dahinter. Ich würde die Frage übrigens auch ähnlich gern an For Palestine stellen, die aber jetzt, glaube ich, nicht da sind. Ne? Die Frage ist einfach, wie kommt es, dass diese Organisation, die nach allem, was ich weiß, ja abgesehen von dieser Frage Leute mit sehr unterschiedlichen politischen Einstellungen in sich vereint, also da gibt es Linke wie Liberale und wer weiß, was vielleicht noch alles für politische Einstellungen, wie kommt es eigentlich, dass BDS auf der revolutionären 1. Mai-Demonstration da in diesem Bündnis auftaucht, also wie diese für mich intuitiv erstmal nicht in jeder Hinsicht ganz natürliche Koalition, die da zustande gekommen ist. Also ich finde das erstmal eine offene Frage. Ich finde nicht, dass ich das ausschließe. Also ich möchte wirklich wissen, wie sich BDS in ein revolutionäres 1. Mai-Bündnis einordnet. Das würde mich interessieren. Okay. Erstmal ganz vielen Dank für die Frage. Wer beantwortet die? Ja. Ging die Frage direkt an BDS Berlin? Frage ging an BDS Berlin, wenn ich das richtig gehört habe. Ja. Wer beantwortet die? Aha, okay. Willst du sie beantworten? Achso. Ja, prügelt euch jetzt nicht ums Mikro. Also wer beantwortet die Frage? Okay, ich habe das Mikro, ich stehe einfach mal auf. Ich bin Georg Ismail von der Gruppe Arbeiterin Macht. Und würde jetzt mal sagen, dass ich mich kritisch solidarisch sehe zu BDS und warum BDS und For Palestine mit beim revolutionären 1. Mai waren. Mal ganz davon abgesehen, dass ich das sehr begrüßenswert fand und sehr gut. Im Übrigen hat auch niemand gefragt, warum Street Roots teilgenommen hat. Eine Gruppe, die vor allem aus iranischen Linken besteht. Da könnte man ja auch fragen, warum geht jetzt iranische Linke was in Deutschland an? Ich finde die Frage bekloppt, deswegen werde ich sie nicht beantworten. Liegt schlicht und ergreifend daran, dass wir in diesem Jahr wieder einen internationalistischen Blog organisiert haben und dazu aufgerufen haben. Und ich freue mich sehr, dass sich BDS und For Palestine beteiligt haben. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit gehabt. Wir haben auch, glaube ich, einen der tiefgreifendsten, meines Erachtens nach revolutionärsten Aufrufe verfasst für die Demonstration, also der einzige Aufruf, der von Klassenkampf und Sozialismus gesprochen hat, den ich gelesen habe zum revolutionären 1. Mai. Da hat leider keiner von den Kritikerinnen drüber gesprochen, die ein Problem mit BDS haben. Also schaut euch den Aufruf an vom internationalistischen Blog, wenn das jetzt noch jemand ergänzen möchte. Ich finde es auf jeden Fall ganz toll, dass wir da zusammengearbeitet haben. Okay, Moment mal, ganz langsam. Wenn jemand was sagen will, bitte übers Mikro, sonst haben die hinten sitzen und stehen überhaupt keine Chance, das zu hören. Du willst jetzt auch nochmal auf die Frage antworten, warum BDS beim internationalen Blog. Okay. Ja, Hintergrund ist unter anderem auch, dass es ja vorher den Karneval der Geflüchteten gegeben hat. Da waren über 3000 Leute und da hat sich die BDS auch dran beteiligt. Um Pro-Palestine und ihr wisst, was dann hinterher für eine Kampagne losgetreten worden ist. Unter anderem ist dem ersten Lautsprecherwagen, dem Jugendtheaterbüro, zugesagte 100.000 Euro für die nächsten 2 Jahre für ihre Arbeit gestrichen worden. Ne? Vorsitzender des Beirats ist ein SPD-Mitglied, Mark Rackles aus Charlottenburg, weil sie angeblich sich nicht abgrenzen genug gegen den Lautsprecherwagen von den Palästinensern distanziert hätten. Das ist der erste Hintergrund und deswegen haben wir auch dann nochmal gesagt, Es ist wichtig, dass wir jetzt auch als revolutionäres Mai-Bündnis ja, uns diesbezüglich positionieren. Wir haben auch den Veranstaltern der verschiedenen Theatergruppen, wie Gorki-Theater und anderen, auch eine Mail geschrieben, dass wir das gar nicht mittragen. Und das war mit unter anderem der Hintergrund auch, warum dann verstärkt die Leute gesagt haben, ja, wir nutzen auch die Möglichkeit, die Palästinenser sind ja sowieso immer beim ersten Mal dabei, dass auch BDS gesagt hat, ja, wenn das so ist, dann gehen wir in das Plenum rein. Und damit haben wir, ihr wisst ja, was wir alles erreicht haben. Es war wichtig gewesen, dass wir auch wieder die Palästina-Flagge am revolutionären 1. Mai ja, zur Debatte machen. Okay, danke schön. Ich sehe jetzt noch eine Person, die direkt was dazu sagen wollte. Du auch? Oh, ja. Also, eben, genau, das wollte ich jetzt auch gerne nochmal aufgreifen. Deine Frage war eigentlich ganz direkt, ob jemand von BDS Berlin was dazu sagen kann. Ich kann nur appellieren an die, die hier sind, kann jemand als BDS Berlin was zu deiner Frage sagen? Wie kommt es, dass BDS Berlin, revolutionäre 1. Mai-Demo, internationalistischer Block teilgenommen hat? Ne? Das war deine Frage. Und wer immer antwortet, bitte mit Mikro. Mikro. Ich bin nicht mal eigentlich ein Mikromensch, aber auf jeden Fall mache ich. Das BDS Berlin bzw. Palästinenser, seit ich hier in Deutschland lebe, sind wir Palästinenser auf den 1. Mai sowie auch auf den 1. Revolution, die 1. Mai-Revolution auf die Straße. Das ist selbstverständlich, wir gehören dazu, wir sind Linken, ob ihr wollt oder nicht wollt. Wo sollen deiner Meinung nach die Palästinenser auf die Straße gehen? Okay, danke schön. So. Du wolltest auch noch direkt dazu was sagen? I really want to say something to this, and I want to say it in English so that maybe someone will understand me. How can you ask how the leftist Palestinian can come up the revolutionary 1st of May? I ask, how is it that the racist anti-Deutsch anywhere come out of on the revolutionary 1st of May? And not just the object, you know, with fires ruined anti-Deutsch, but how can anyone who doesn't defend the rights of the Palestinians, who doesn't defend the rights of the Kurds, who doesn't defend the rights of the Roma and all other oppressed people, come on the revolutionary 1st of May? And I think the most important, and I think it's extremely important right now, when the bourgeoisie of Auschwitz and the bourgeoisie of the United States of America, under others, are having an international campaign to bring Israel into NATO, which would mean that any time that the Zionists of Israel say, the Zionist government of Israel says that something happened here, that they could start a war in the Middle East and against Arabs in general. And I want to say one more thing. Zionism is not a religion, it is not a people, it is a reactionary policies that was not only against the Palestinians, but was originally also against the Jews. Okay, danke schön. So, ich würde jetzt gern mal wieder zu einer halbwegs geordneten Redeliste zurückkehren. Das waren jetzt sehr spontane Antworten auf die Frage, die da eben gekommen ist, was hat BDS mit revolutionärem 1. Mai zu tun? Haben wir jetzt, denke ich mal, aus vielen Positionen beleuchtet. So, ich habe dich gesehen, dann warst du danach, hast dich das erledigt? Ich wollte eigentlich was sagen. Okay, dann warst du danach, dann war hier drüben und dann warst du. Habe ich jemanden übersehen? Ja. Wen? Gut, also, das Erste ist auf jeden Fall jetzt hier erstmal. Ich bin Steffen von Spartakist, Internationale Kommunistische Liga. Und wir verteidigen den BDS auch gegen diese Schmierereien und Verleumdungen, dass sie antisemitisch wären. Es richtet sich gegen jeden Verteidiger der Palästinenser. Und hier wird also die Verteidigung eines unterdrückten Volkes gleichgesetzt, also mit Hass gegen Juden. Und das ist schmutzige Demagogie. Und die palästinensische Frage ist auch eine ganz wichtige und zentrale Frage für die Revolution in Deutschland. Das ist, wo wir herkommen. Also wir wollen die Arbeiter mobilisieren in Verteidigung der Palästinenser. Wir sind zum Beispiel, was Boykotts angeht, zum Beispiel dafür, dass die Arbeiter Waffenlieferungen boykottieren nach Israel. Wir sind, und da können die deutschen Arbeiter viel machen, denn der deutsche Staat ist ein ganz zentraler militärischer Unterstützer für Israel. Wogegen wir sind, sind andauernde Boykotts, die die Arbeiterklasse in Israel, die arabisch-jüdische Arbeiterklasse in Israel schwächen. Das sind wir nicht dafür. Aber bei konkreten Aktionen, wie wenn zum Beispiel die Bombardierung von Gaza 2014, natürlich ist da also ein generelles Boykott, um Druck auszuüben auf den israelischen Staat, durchaus also gerechtfertigt und richtig. Wir denken, was die Frage aufwirft in Deutschland, berührt man direkt die Frage von Kollektivschuld und des Holocausts, wenn man die Frage von Israel anfasst. Weil die deutsche Bourgeoisie ist verantwortlich für Hitler. Sie haben Hitler an die Macht gebracht, um die deutsche Arbeiterklasse zu zerschlagen und den Weg frei zu machen für den Zweiten Weltkrieg. Entschuldigung, kann ich nach dem Krieg, ganz kurz, es sind halt viele Fragen, die berührt werden. Und deswegen kommen die Sudetendeutschen auch auf. Nach dem Krieg haben sie die Kollektivschuld benutzt, um sich weiß zu waschen. Und Israel hat ihnen dabei geholfen. Die Zionisten haben im Gegenzug für finanzielle Hilfen und Waffenlieferungen einen Persilschein von die Bourgeoisie von Auschwitz ausgestellt. Okay, jetzt falle ich dir wirklich mal ans Wort. Das ist noch eine Frage, die du stellen wolltest? Damit sind wir heute jeden Tag konfrontiert, um da zu enden. Und das ist auch, was die Antideutschen benutzen. Und die Kollektivschuld wird heute auch benutzt, also um den Balkankrieg zu rechtfertigen, Israel zu unterstützen und die Linke fertig zu machen. Dankeschön. So. Möchte einer von euch, ganz kurz noch, möchte einer von euch hier vorne was dazu? Gut, dann war erst noch mal hier. Gut, das ist super. Dann ist dort drüben bitte. Danach war hier, danach war dort. Wie gesagt, wenn ich jemand über... Also, ich bin Brigitte Astong. Ich bin in der außerparlamentarischen Opposition seit 1967, damals in West-Berlin, aktiv. Ich kann das mal so formulieren: Ich will, dass die Unterdrückung, die Erniedrigung und die Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung durch die herrschende israelische Klasse beendet wird. Und wenn die BDS-Kampagne dazu beiträgt, dann bin ich für die BDS-Kampagne. Darüber hinaus ist aber hier zu diskutieren, wie ist es möglich, dass in diesem Ausmaß 2016 linke Grüppchen, linke Aktivisten versuchen, andere Aktivisten politisch totzuschlagen mit der Denunziation, antisemitisch zu sein. Wie ist es möglich, dass in dem 1. Mai-Vorbereitungsplenum eine Gruppe, die die ganzen Jahre daran teilgenommen hat, die wir auch zum Teil kennen, die auch hier in Berlin politisch aktiv sind, die Ökolinks, und auch Jutta Dittfurt, die auch hier bekannt ist und die auf vielen 1. Mai-Demos gesprochen hat, wie ist es möglich, dass diese Gruppe in dem Plenum mit diesem Vorwurf ankommt und dann noch Zugang hat in der Berliner Presse, in der Berliner Zeitung, all den linken politischen Gruppen Antisemitismus vorwerfen zu können. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Also ist es allein, es gibt ein Problem. 1967 war die außerparlamentarische Opposition nicht nur radikal solidarisch mit dem Befreiungskampf in Vietnam, sondern auch mit dem palästinensischen Befreiungskampf. Es hat sich viel verändert. Es ist total schwierig, 2016 Solidarität auf die Straße zu bringen mit dem Kampf von Palästinenserinnen und Palästinensern. Woran liegt das? Warum setzen wir uns nicht viel intensiver damit auseinander? Und wieso ist es möglich, dass Linke hier hausieren gehen können mit dem Vorwurf, wir wären Antisemiten? Dankeschön. So. Ich sehe da hinten zwei, aber hier vorne sind vorher noch mal zwei andere dran. Ja, aber ich habe euch da hinten gesehen. Es wäre gut, wenn ihr euch so langsam mal vorarbeiten könntet, weil das Mikro hier vorne ist. Vorher war jemand hier drüben noch auf dem Sofa. Und dann warst du. Nee, erst mal hier auf dem Sofa. Entschuldigung, das war wirklich, und danach bist du. You want her first? Er sagt das zuerst. Macht, wie ihr lustig seid. Gut. Danach bist du. Danach habe ich da hinten zwei gesehen und dann habe ich dich gesehen. Und dann gucken wir nochmal neu, weil so viel kann ich mir nicht merken. Jetzt bist erstmal du. Wenn man davon wegkommen will, dass man den Konflikt in Israel-Palästina als einen ethnischen Konflikt analysiert, wo man sich dann entscheiden muss zwischen Palästinensern und Juden, dann ist es eben wichtig, dass man diesen rechtsbasierten Ansatz nimmt und dass man die Probleme im Nahen Osten wahrnimmt als Probleme von Flüchtlingen, Probleme von Arbeitern, Probleme von Ausbeutung von Bodenschätzen und dass man in die Bündnisse geht, die sich mit all diesen Problemen beschäftigen. Und genau dazu ist BDS da. Und BDS ist zwar eine Gruppe, die sich fokussiert auf Israel-Palästina und auf die Rechte Palästinenser, aber die Menschen dort werden genauso wenig Produkte kaufen, die zum Beispiel in Nigeria wie Heidelberg Zement dort Menschen ausbeutet und in ganz vielen Fällen, also was weiß ich, es gibt zum Beispiel die Kampagne gegen G4S, was eine Firmengruppe ist, die halt Gefängnisüberwachung macht. Da gibt es Kontakte zum Beispiel zur Anti-Gefängnis-Bewegung in den USA und in vielen anderen Ländern. All diese Themen hängen eng zusammen und es gibt eine Gruppe wie BDS, die sich eben auf einen Teilbereich fokussiert, aber das im Bündnis tut mit allen anderen Menschen, die auf andere Weise von denselben Mechanismen unterdrückt werden. Und genau das ist es eben, wo ich sagen würde, das ist der Ansatz, der eben keinen Ansatz bietet für Leute, die antisemitisch denken, weil es tatsächlich um universelle Rechte geht. Danke. Okay, danke schön. So, da drüben. Dann waren da hinten zwei, die hoffentlich langsam nach vorne gekommen sind. Ja, dann habe ich dich gesehen, dann habe ich dich gesehen. Yeah, thank you very much. I would like to ask about the right of return. The resolution from 1948, what you mentioned, it is, of course, not only a political issue, but it is a humanitarian issue for sure. And despite the fact that there are Jews who were and are discriminated in Arab countries, what we have to mention, but we talk here about Palestinians. And Palestinians have the right for return. I think it is not a question of whether, it's a question of how. And in the resolution is stated that refugees wishing to return and live in peace. This is important to add. We have a huge mistrust in Israel, in the Middle East. I have two questions. First is, how should this work according to you? I mean, 2016 is not 1948. We have a totally different situation. How should this practically work that Israel tells, okay, we agree on this, what should happen? And the second question is, we have this debate also in Germany about immigration and the percentage, which is maybe not, maybe it's fictive, like it's surreal, but a percentage of people who are radicalized. It's not a question which is anti-whatever, it's a question what the Israeli government, if the Israeli government agrees on the right of return, has to deal with. So my question is, first, how should this work? And the second is, taking into account the mistrust in the region, what should be done that Israeli government is taking its security issues, which is taking so seriously into account in all this situation. I mean, again, we have the debate also in Germany about all this immigration right now. Okay, Ron, you want to take that? Dankeschön, thank you. Thank you for the question, and I'm very happy that you phrased it around rights and how to implement the rights. And we are absolutely in agreement about that. So I will answer backwards, first of all, with the refugees coming to Europe. We're talking mostly about African, Syrian, and so on, like refugees coming from Africa and the Middle East. The situation in Palestine is very different. The refugees are from Palestine. They are denied what you would like the refugees in Germany to do, to go back home. No, it's exactly that. It is exactly that. You force them, not you personally, of course, the Zionists force them, with the backing of all the powers that be. I am answering the question. Yeah. Entschuldigung, ich möchte bitte, dass alle hier die Möglichkeit haben, auszureden. Bisher hatten das alle. Und ich würde Sie da hinten bitte um Geduld bitten. Erstens war es nicht Ihre Frage, die gerade beantwortet wird. Und ich bitte um die Geduld, dass alle hier ausreden können. Und Sie sind gerade wirklich nicht dran. Würden Sie bitte hier vorne ausreden lassen, wenn Sie eine Frage stellen wollen? Melden Sie sich, dann kommen Sie auf die Redeliste. So, Syrian refugees, I wish that they will be able to go back home if they so wish. Many of them, we have to remember, are second and third time refugees who are Palestinian refugees. And also the infighting and the fighting that is going on in Syria, most of it has been moved into the refugee camps, the Palestinian refugee camps. So all of this has to be taken into account when we discuss the situation of refugees today in Europe. Secondly, I am very happy that you mentioned the rights. The right is absolute, and I am very happy that you acknowledge the right. Now let's talk about how do we implement it. About implementing the right, that I am willing to discuss. About the right, I am not willing to negotiate. And certainly no Palestinian refugee should be negotiating their very right. You know that even the so-called Palestinian so-called authority, Mahmoud Abbas, when he says that, he said it many times, that he is willing to renounce the right of return if the Israelis will offer him a nice deal, unfortunately for Mahmoud Abbas, the only right of return that he can deny or renounce is his own personal right to return to Safed. He cannot speak on behalf of any other Palestinian who wishes to go home. That is a personal right. How do we implement the right? I urge you, because we don't have time, but I urge you, what I will say, that it is practical. There are discussions about the practicality. How do we implement the right? I urge you to read a joint paper by Zohot, which is an Israeli organization, and Badil, which is a Palestinian organization. They were sitting together in South Africa and deriving some ideas about how to implement it. We can negotiate about it. That is fine. What is not acceptable is the Zionist rationale or claim that giving the basic, very basic rights to the Palestinians who have been denied their basic right for almost seven decades, that will infringe on this wish to have an ethnically pure state or to have to maintain this artificially created Jewish majority. Which is not Jewish by religion, by the way. It's only Jewish by ethnicity. Sorry. So that claim about demographics is absolutely illegitimate. I don't care if you have claims about demographics. If you have claims that it is not practical because there are not enough houses, not enough jobs, not enough infrastructure, not enough land, that is a viable argument, and I'm very happy to discuss that. Dankeschön. Habe ich richtig gesehen? You want to add something, or you want to... Short and sweet. Yeah, just a second. Einen Moment, bitte. Aber short and sweet. Yeah, yeah. I just want to say that we agree on the right, but you didn't answer the question on security at all. And I think that it is a very serious issue. It doesn't mean that every Arab is a criminal. It doesn't mean that every Jew is smart. But there is a risk... And one more thing. If we talk about refugees and taking them back, and this is a question of how, yes, that the refugees are today, for instance, in Lebanon, let's say, or in Jordan, if you want to do it on a diplomatic way, on a political way, you need to be honest in agreement between two countries. It is possible between Israel and Jordan. In general, in theoretically, it is today not possible between Lebanon and Israel. Please wrap it up. Thank you. You want to answer? I will answer shortly. All right. Briefly. Einen kleinen Moment. You wanted to add something? Einen Moment bitte. Danach wieder zurück zur Redeliste. Die steht nämlich gerade hier hinten, der Nächste, der dran ist. Und hier gibt es nochmal eine kurze Antwort, bitte. Yes, so I will answer about security. I will answer about security and I will make it very short. You can imagine that I can have much to say about that. You know that Palestinians have to be very much afraid of the ones who are controlling the whole of the land at the moment, the whole of their historic land of Palestine. So when you talk about security, please take into account the security of all the sons and daughters of the land. Now, and Palestinians are in a dire state. Just about Gaza, for example, it was published that in a few years, probably about 4 years, Gaza, the whole of Gaza Strip, which was built as a concentration, or sorry, as a refugee camp, which also, no, it wasn't a slip of the tongue. It was built as a refugee camp by Israel to house, to warehouse these refugees that they expelled. In Gaza, in a few years, it will become inhabitable because of Israeli policies. This is something we should really care about, because the lives of the 2 million, more or less, people there is at a great risk at the moment. And they are refugees, many of them from Jaffa. Yes, security is a valid argument, and I'm willing to discuss it. I don't think it is such a complicated issue to resolve, far less complicated than people think. Erstmal Dankeschön, kleinen Moment nochmal für diejenigen, die zu spät gekommen sind. Auf dieser Veranstaltung wird nicht fotografiert. For those who were late, there are no photographs allowed in this meeting. So please do not take photographs, all right? So, der Redeliste nach warst du jetzt dran. Kleinen Moment bitte noch. You want to add something really, really, really short directly to that? Okay, dann bitte short. I just want to say there is no international law about the return or whatever for nobody. Also, no other refugees in the world that we have been before. And there is no, I forgot what this stands for, it's to wait so long, you know. And when all the, I, for example, was born in Palestine also, but I'm a Jew. You don't hear me? Okay. I'm a Jew, and I was born in before Israel was a city. I was a Palestinian, you know. So you cannot say that the place will belong to Palestinians, because my mother was also born there. So they've been there always also Jews, and as we know, been very few people anyhow in this country. It's not a country, at this area, whatever. Now you forget about the situation of if all these refugees, which they are like the first in the world, inherit the status, because no other refugees, folk or whatever, inherited this. It's the only ones. You forget about the almost a million people that were killed, thrown out of all the Arab countries, Jewish people that been living there for hundreds of centuries. Okay. The most of them. Would you wrap it up, please? It's very important things. Yes, you know. But you were not on the speaker's list. You just wanted to add something really short, please. Because he talks about the refugees, so I say something to is that I think very important. Yeah, and don't shut my mouth. We came to so we can clear some things. So I say also my what I have to say. Okay, good. So these refugees, if they come all day, there is no a law like this. But if they all come to Israel, there is no Israel anymore. If they all come to Israel, there is no Israel anymore. Finish Israel. This is what you want. Why don't you try with peace? Why don't you try with peace? I'm definitely sure it can be peace. There is with Jordan in a peace. There is with Egyptian at peace, right? It is a peace till today. And okay. You know, moment, and you know. Just one more sentence, otherwise, no. Please, you have to join the speakers. There are five people waiting for a long time now. Yeah, they also talk. I'm just finishing soon. Yep. But this, okay, that's very important, so. You forget also the situation of Israel, the surrounding from enemies all over. Also the ES, it's not true? It's not true. You want to live there, yeah? So this is the truth. Don't find this because it's not, it is like this, yeah? Okay. And this is a special situation which no other country in the world are, yeah? Okay? Now, Please. So I think thank you very much. The next speaker is back here. Last sentence. Yes, I think you should consider these two and try to go to peace and not this kind of way. What you are going, it's no good. All right. Thank you very much. Do you want to? Because he's been waiting. Da ist der nächste Redner, ist hier hinten, bitte schön. Der ist schon ganz lange auf der Rednerliste. So, und da gab es noch einen zweiten von da hinten. Der muss sich dann bitte noch mal zeigen, der ist als nächstes dran. Ich wollte nur diese kollektive Schuld für die Deutschen kommentieren, weil ich bin total dagegen, seitdem ich mich hier in Deutschland organisiert habe, in der autonomen Szene. Ich habe das nur von Konservativen und Antideutschen gehört. Und das heißt, wenn wir alle Deutschen schon schuldig machen, wenn ich jetzt aus Ägypten komme und dort gibt es auch schon einen Fascho an der Macht, das heißt, alle Ägypter haben schon die Faschos unterstützt. Und das stimmt nicht. Ich finde das einfach, also tut mir leid, aber das ist nur einfach also konservative Blödheit. Und das gehört auch zu der konservativen, antikommunistischen Propaganda hier in Deutschland, dass sie einfach also ablehnen oder versuchen es zu verstecken, dass es gab gar keine Leute, die gegen Nazis und gegen Hitler gekämpft haben und sie waren auch schon in Konzentrationslager als Aktivisten gegen die Nazis. Und wir können das nicht einfach also von der Geschichte wegmachen, weil das passt nur einfach zu Antideutschen und zu Konservativen. Deswegen, ich bin dagegen, einfach wieder die kollektive Schuld für Deutschland zu machen. Danke. Dankeschön. So, da hinten gab es noch einen zweiten. Wenn der sich jetzt nicht meldet, dann ist erstmal die Frau hier vorne dran, die hier sitzt und schreibt. Ja. Hallo, mein Name ist Elsa Köster. Ich schreibe hier fürs Neue Deutschland. Ich habe zwei Fragen. Die erste an Ronny zum akademischen Boykott. Du hast vorhin gesagt, es gibt keine, also es ist Leitlinie beim BDS, dass es keinen individuellen Boykott gibt. Allerdings gibt es ja einen akademischen Boykott und da werden ja schon Wissenschaftler boykottiert, die für israelische Universitäten forschen und arbeiten. Wie unterscheidest du das von einem individuellen Boykott? Und die zweite Frage geht an BDS Berlin, hat damit nichts zu tun, und zwar geht es da um die 1. Mai-Demo und die Nakba-Demo, wo es Übergriffe gab gegen Jutta Ditfurth und Leute von der ökologischen Linken, wohl aus dem Umfeld des internationalistischen Blocks heraus. Mehrere junge Männer sind da rausgekommen, haben versucht zu schlagen und geschubst und so. Und mich würde interessieren, was wisst ihr darüber und was sagt ihr dazu, zu diesen Übergriffen? Okay, danke schön. Das waren jetzt zwei Fragen. Der erste geht an Ronny. Do you want to take it? Shall I also respond briefly to the previous comments? Okay. So I will arrive at the academic boycott. I will just respond first to other things that were mentioned. I will try to keep it short. About refugees, true, it's not about international law in that case, but there are many other human rights declarations, including UN Resolution 194. Not UN State 194, UN Resolution 194, which clearly says that the refugees that have been expelled from there during the creation of the State of Israel deserve, have the basic right to go back home. Okay. Now, you mentioned... Sorry, I didn't understand. Yes, and there was a premeditated act of ethnic cleansing. Most of the people of that land have been expelled from there. I should remind you that at the eve of 48, meaning before that war, during the creation of the State of Israel, there were only 30%, ethnic Jews, Zionists, were only 30% of the population, and they only had in their possession 10% of the land. So the Zionist-Palestinian conflict, the main tragedy about it, it's not about the creation of the State of Israel. Because even according to the UN given mandate when they created the state, and even according to the Balfour Declaration, both of which I am obviously opposed to, even according to that unfair decision, that gave more than half of the land to less than half of the population, but it stated that those who established the State of Israel have to maintain the rights of all the people of that land, It is stated in both the Balfour Declaration and the UN mandate. What the Zionists did, the very first thing that they did, even before that war, they started a few months before that, already in March, and by May, they have already ethnically cleansed one-third of the population there. According to Plan Dalit, you should look it up, Plan Dalit by the Haganah. So what they did is they wanted to create what they call a Jewish and democratic state. That is not a logical term. There is no such thing. It doesn't make sense. Either you have a democracy or you don't have a democracy. What it meant for them is that if they have their kind of population, then they can claim that they are a democracy. The first thing they did was to expel the majority of the people from their land, created a Jewish majority by force, by driving away the people from their land. And the next thing they did is also to create a whole legal infrastructure to make sure that those who have been expelled will never be allowed to come back, and those who remained on their land will be discriminated against by law and in practice. Today there are more than 50 laws that are discriminatory. Okay, so the situation, unlike many things you hear about the Zionist-Palestinian conflict, is not like this. There is no Israel versus Palestine living side by side and just needing to arrive at some sort of agreement, what you called peace, that if only each side will make some concessions. It's not like this, it's like this. There is a clear case of oppressor and oppressed. I will tell you where we're from. If I can quote Benny Morris, who actually supports this. He's a historian who uncovered this and supports what I just said. Entschuldigung bitte, jetzt ist hier vorne gerade Ronny dran. Wenn Ronny fertig ist, können Fragen gestellt werden, damit die heute funktioniert. Damit diese Veranstaltung heute Abend hier funktioniert, ist es nötig, dass ihr euch gegenseitig ausreden lasst. Das ist kontrovers, das ist Sinn der Sache. So, und jeder von euch muss sich Sachen anhören, die ihm oder ihr nicht gefallen und die er oder sie politisch falsch findet. Dazu gehört aber, dass ihr euch hier gegenseitig ausreden lässt. Und wer reden möchte, kommt auf die Redeliste, um das transparent zu machen. Die gibt es hier, die ist mittlerweile relativ lang. Um es nochmal deutlich zu machen, ich werde erstmal diejenigen rannehmen, die bisher noch nicht zu Wort gekommen sind, damit möglichst viele hier was sagen können. Ich bitte um Verständnis von denjenigen, die vorher schon mal dran gewesen sind. Ja, aber dazu gehört, ihr lasst euch gegenseitig ausreden, ihr hört euch zu. Ihr könnt danach euch melden und sagen, warum das alles totaler Mist war, was gerade erzählt worden ist. Okay? Ronny, du warst noch nicht fertig. Yes, yes. Academic, about academic boycott and in brief about the refugees coming from Arab countries, those Arab Jews or Mizrahi Jews or, you know, Sephardic. First of all, obviously they have rights. Why do you think I deny their rights? If they wish to go back home, they should be allowed the right to go back home. Hold on. If they wish to go back home, they should be allowed the right to go back home. Now, secondly, we have to remember that those Arab Jews who fled Arab countries, like Yemen and Iraq and so on, Tunisia and so on, they were living there quite well. Actually, they fled from Europe and found refuge in these Arab countries, and they were treated as Arab Jews. You had Arab Muslims and Arab Jews and Christians and living, sharing the same culture, the same language and so on, just different religion. Also in Palestine, that was the case. The problem started with Zionism, when Zionism created this rift and this conflict between those people who were living there. We can go into it. I don't think we have time. I'll be happy to discuss it later. Finally, about academic boycott, there are clear guidelines. I'll be happy to send you the guidelines. They exist on PACBI's website. PACBI is PACBI.org. And they clearly state how we differentiate between the individuals and the institutions. We do not boycott Israeli academics, per se. And this does not infringe in any possible way about academic freedom. What the academic boycott says is that we are calling on the severance of ties, the cutting of ties between the academic institution here in Berlin and the criminal complicit academic institution in Israel. Unfortunately, every single university, an academic institution in Israel is complicit in crime in many, many ways. I can elaborate, I can speak just about that for the next evening. So we do not boycott the academics, we do boycott the institutional ties. We call on the institutions here to cut their ties, not to give legitimacy to the illegitimate institution. We do not infringe on academic freedom. We do not say academics in Berlin don't cooperate with academics in Jerusalem. Die zweite Frage, wenn ich das noch im Kopf habe, danke schön erstmal, thank you. Die zweite Frage ging an BDS Berlin, wenn ich das richtig im Kopf habe, und es ging um die Nakba-Demo und die Jutta Dittwort, richtig? Wer nimmt die? Okay. Hallo, ich bin Björn, auch Mitglied bei BDS Berlin. Wir waren selbstverständlich Teil der revolutionären 1. Mai-Vorbereitungsgruppe, weil wir uns als internationalistische Gruppe verstehen und den Befreiungskampf vieler Gruppen, und der Kurden, der Basken, der Iren und selbstverständlich auch der Palästinenser, deren Befreiungskämpfe von hier aus unterstützen. Das war immer der Ansatz der vieler Mitglieder innerhalb der Gruppe von BDS Berlin. Zu den Vorfällen auf der 1. Mai-Demonstration selber, habe ich nicht gesehen, aber ich habe Videos hinterher gesehen und ich habe Diskussionen verfolgt und Berichte gehört von Menschen, die erklärt haben, wie es dazu gekommen ist. Im Vorfeld haben wir es abgelehnt, auf Provokationen von außerhalb der Demonstration zu reagieren, beziehungsweise wir haben uns bemüht darum, auf solche Provokationen mäßigend zu reagieren oder sie zu ignorieren. Wir sind aber nicht in der Lage, auf einer so großen Demonstration Übergriffe einzelner Personen auszuschließen. Das ist einfach nicht möglich. Der internationalistische Block hat einen Bericht verfasst oder ist dabei, einen Bericht zu verfassen, in dem noch detaillierter auf diese Vorfälle eingegangen wird, der, wenn alles gut klappt, auch demnächst veröffentlicht wird. Da will ich dann nicht vorgreifen. Aber nochmal deutlich, wir lehnen selbstverständlich Übergriffe gegenüber auch Reaktionären, Konservativen und Unterstützern von Apartheid-Systemen, die von außerhalb diese Demonstration provoziert haben. Wir lehnen diese Provokationen ab, aber wir waren selber nicht erfreut darüber, wie diese Konflikte dann gehandhabt worden sind, beziehungsweise auch zum Teil eskaliert wurden. Am Rande wurde deutlich, dass dieser Vorfall Ähnlichkeiten hat mit vielen anderen Vorfällen, die wir erleben mussten, nämlich dass Personen mit einer Kamera im Hintergrund versucht haben zu provozieren, um eben die entsprechenden Reaktionen herbeizuführen, um dann hinterher darüber zu berichten. Mir fällt eben eine Situation ein, wo jemand als Reporter in ein Flüchtlingsheim in Deutschland, ich weiß nicht, ob das hier in Berlin war, gegangen ist und versucht hat, Flüchtlinge dazu zu bringen, sich ablehnend gegenüber jüdischen Menschen oder Israel zu äußern. Das wurde krampfhaft versucht, ist nicht gelungen, aber das sind Versuche, weil die Argumente von diesen Leuten ihnen langsam ausgehen. Sie wollen sich eben nicht auseinandersetzen mit den Zielen und Forderungen, wie zum Beispiel der BDS-Kampagne. Sie wollen ablenken von den Inhalten, um die es geht, sondern sie wollen einfach diesen Diskurs überfrachten mit Anschuldigungen. Und da ist ihnen die Anschuldigung Antisemitismus irgendwie scheinbar sehr hilfreich, weil so viele darauf eingehen und so viele das ernst nehmen und auch Zeitungen gerne dann hinterher darüber berichten. Danke. Okay, danke schön. So, damit ihr alle ungefähr wisst, was gerade Stand der Redeliste ist. Du bist der Nächste, du bist der Zweite, du bist der Dritte, du bist der Vierte, du bist die Fünfte. Okay, das Wort geht an den Herrn mit dem grünen Polohemd. Okay, ich bin Youssef und ich bin ehrlich gesagt positiv überrascht von den Beiträgen, die hier kommen. Scheinbar sind wir uns alle einig, dass wir gegen die Okkupation sind, dass wir für das Rückkehrrecht der Palästinenser. Es bleibt nur die Frage, ob die Sicherheit Israel garantiert ist. Sonst sind wir mit allen Rechten einverstanden. So habe ich das verstanden und das habe ich wirklich sehr, sehr positiv empfunden hier. Also ich finde es wirklich makaber, dass jemand die viertstärkste Armee in der Welt hat, die Palästinenser vertreibt und dann sagt, aber wie können Sie meine Sicherheit garantieren, wenn Sie zurückkommen? Also das ist wirklich lächerlich, das ist wirklich lächerlich. Und das ist auch eine Lüge. Es gibt 10.000 Palästinenser, die heute noch auf palästinensischem Gebiet leben. Sie dürfen nicht in ihre Dörfer zurück. Sie sind nicht außerhalb der Gebiete von 1948. Ich nenne das Dorf Kfar Biram. Ich nenne das Dorf Hunin. Und viele, viele Dörfer, die Menschen waren vor ein paar Tagen, sie gingen zurück zu ihren Dörfern. Aber sie dürfen nur an diesem Tag dorthin. Das heißt, es gibt Menschen, die heute auf palästinensischem Boden sind, aber sie sind vertrieben. Sie leben teilweise 3 Kilometer entfernt von ihren eigenen Häusern. Und erzählen Sie mir nicht, dass Ihre Sicherheit gefährdet ist, wenn diese Leute zurück zu ihren Dörfern kommen. Okay? Nochmal, ein Punkt zu Boykott und akademischer Boykott. Übrigens, die EU sagt, sie boykottiert die israelische Universitäten, die auf besetzten Gebieten nicht, aber sie sagen, es gibt einen Beschluss in der EU und Deutschland hält sich auch daran. Es wird keine akademischen Projekte gibt es mit israelischen Universitäten, die auf dem Gebiet von 1967, das schaffen sie nicht, das schaffen sie niemals, ein Projekt mit einer deutschen Uni, mit einer Universität aus der Westbank, also eine israelische. Einzelne Akademiker können hier forschen, selbstverständlich, also genau wie die BDS. Das nur zur Information. Okay, vielen Dank. Die nächste Meldung war dort drüben. Ja, hallo. Ich werde es auch auf Deutsch machen, weil es sich eher an die deutsche Zionistin hier geht. Mein Name ist Dror. Es geht eigentlich um die Frau, die jetzt trotzig nach Hause gegangen ist. Wir sind alle beleidigt. Aber es geht nur um diese kleine, weil ich habe das schon oft gehört, diese kleine Lüge wegen der Vererben des Rückkehrrechts. Dass es nirgendwo auf der Welt gibt ein Rückkehrrecht, was vererbt wird. Mein Großvater wurde 38 durch die Gestapo von Berlin vertrieben. Und das hat mir genau eine halbe Stunde bei der Deutschen Botschaft gedauert, um mein Rückkehrrecht zu bekommen. Also das ist das zeigt nicht nur, dass es gelogen ist, das zeigt auch, dass wenn die Deutschen das wollen, dann kriegen die das auch hin. Also die Frau ist leider nicht mehr da. Die andere Antwort, die ich gerne habe, die Kollegin vom Neuen Deutschland, ist die auch weg? Ah nee, okay, hallo, wir haben telefoniert mal. Ihr Kollege hat mich letzte Woche angerufen, auch wegen dieser Zwischenfälle auf der Nakba-Demo. Und das fand ich auch interessant, das finde ich auch sozusagen ein bisschen wieder anthropologisch interessant zu sehen, wie die deutsche Gesellschaft darauf reagiert. Weil ich habe es auch Ihrem Kollegen erklärt und er konnte das überhaupt nicht verstehen. Ich habe ihm gesagt, ja, es gab eine Provokation auf der Demo. Und er hat gemeint, welche Provokation? Und ich habe gesagt, naja, wir waren da, um die Massakern und Vertreibung durch den israelischen Staat zu gedenken. Und dann kamen ein paar Deutsche mit israelischen Fahnen auf diesem Gedenktag von dem von Israel ermordeten Menschen. Und ich bin mir auch sicher, wenn Sie jetzt eine Umfrage bei der Redaktion von Neues Deutschland machen und sagen, es gab bei einer Demo an dem Gedenktag von Uri Jalloh jemand mit einer Fahne der Dessauer Polizei oder es gab bei einer Silvio Mayer Demonstration jemand mit deutschen Fahnen und Leute sind auf ihn losgegangen, dann hätte ich alle gesagt, Antifa, ja, aber wir haben immer noch Kreisen, die sagen, Antifa heißt Solidarität mit Israel. Der Mann von der DKP macht jetzt irgendein, ich weiß nicht, egal. Und das bezweifeln wir gar nicht. Also das ist einfach so eine, diese rassistische Weltanschauung auf die palästinensische Sache, die ist abartig und die müsst ihr euch abgewinnen, ihr liebe Deutschen, weil das ist rassistisch. Und das sehen wir auch, wie sofort so Sachen wie die Radikalisierung der Muslimen angesprochen wird. Wir kommen bestimmt gleich zu LGBT-Rechte, da bin ich mir sicher. Und irgendwann werden auch ein paar Grußworte für die Hamas bestimmt auch noch gesagt. Also das ist einfach diese rassistische Klischeen, die müssen wir uns abgewonnen bei der Diskussion um Palästina. Und ich kann nur sagen, dass ich bin auch nur sehr froh, mehr und mehr mutige Linke in dieser Stadt kennenzulernen, die politisch an die Sache rangehen und auch die richtige Kritik und die richtige Analyse davor macht. Und ich wünsche alle, also Ihnen zum Beispiel von der DKP und alle anderen, ich wünsche euch eines Tages ein Viertel von dem Mut und der Standhaftigkeit und das politische Analysevermögen von Leuten wie die Genossen von GAM und REVO. Dankeschön. Dankeschön. So, der nächste ist hier vorne. Dann geht's dort weiter. Dann bist du dran. Bitte diejenigen, die schon mal dran waren, bitte ich um Entschuldigung. Es kommen erst diejenigen dran, die noch gar nicht zu Wort gekommen sind. Hier vorne ist es jetzt. Okay, hallo. Mein Name ist Yossi Batal. Ich bin bei der Jüdischen Stimme für gerechten Frieden. Ich bin hier vorne, weil ich übersetze, gerade jetzt ins Hebräisch. Aber ich bin nicht gerade jetzt als offizieller Teil der Veranstaltung. Ich will eigentlich einiges sagen. Also ich finde es super, dass so viele Leute hier sind und auch mit verschiedenen Meinungen. Und eigentlich würde ich mich viel mehr freuen, wenn die Debatte ein bisschen weniger historisch. Ich weiß, das ist sehr wichtig und ich will so die Geschichte von 48 und 67. Es gibt schreckliche Sachen, die passiert sind. Ich will eigentlich gerade jetzt auf die Gegenwart konzentrieren, was die Situation heute ist. Und wie wir dagegen kämpfen können, wie wir eine Veränderung herbeiführen können. Weil ich glaube, es ist praktischer für die Debatte für alle hier. Wir sprechen über eine Besatzung, eine krasse militärische Besatzung, eine Gewaltsituation, die auch für Israelis nicht günstig ist. Ich glaube fast, also ich meine, wenn Leute hier die israelische Besatzung unterstützen, dann habe ich mit denen nichts zu sprechen. Aber wenn Leute hier tatsächlich sehen, die Gefahr mit der Besatzung, mit der Situation in den besetzten Gebieten, mit der Diskriminierung gegen Palästinenser innerhalb Israel, was können wir tun, um diese Situation zu ändern? Wir wissen, es ist fast ein Naturgesetz, eine Besatzung kommt nicht zu Ende ohne Widerstand. Keine mächtige Person wird seine Macht aufgeben ohne Widerstand, ohne Druck. Es ist super klar, ich glaube, es muss keiner diskutieren. Das heißt, um die Besatzung oder diese Situation, von der die Eliten in Israel sehr profitieren, zu Ende zu bringen, muss Druck auf die israelische Elite, auf den israelischen Staat ausgeübt werden. Dieser Druck kann gewalttätig sein oder gewaltfrei sein. Ich als jüdischer Israeli will alles dazu machen, dass es gewaltfrei bleibt, weil meine Familie ist dadurch bedroht. Ich will nicht, dass meine Cousine und meine Mutter und mein Vater angegriffen werden von Gewalt. Aber ich weiß, dass die Besatzungssituation zu Ende kommen muss. Und deswegen, als jüdischer Israeli, als jemand, der für ihn auch die jüdische Gesellschaft sehr wichtig ist, sehe ich in der Boykottkampagne die einzige Möglichkeit, gerade jetzt eine gewaltfreie, demokratische, auch sehr linksorientierte Kampagne durchzuführen, dass Leute zusammenbringen. Es gibt sehr viele in der Boykottkampagne, also ich meine, die jüdische Stimme zum Beispiel unterstützt BDS in vielen Formen, nicht in alle seinen Formen, aber in vielen seinen Formen. Es ist eine offene Kampagne, man muss nicht alles in dieser Kampagne unterstützen, man kann auch andere Meinungen haben, aber die Idee ist ganz klar, man muss Druck ausüben. Und dieser Druck muss gewaltfrei sein. Und von da, ich meine, da würde ich mir wünschen, dass wir wirklich das erstmal anerkennen und dann können, ich meine, die Diskussionen dann über ganz wichtige Elemente so von dem Aufruf und was da steht. Es war auch ein Aufruf, das geschrieben wurde, um alle Gruppen in der palästinensischen Gesellschaft zu integrieren. Eigentlich war es auch wichtig, dass alle Gruppen in Palästina zu gewaltfreien Mitteln greifen. Und wie gesagt, das BDS als anti-jüdisch oder anti-israelisch zu bezeichnen, ist genau was dagegen, was ich eigentlich empfinde. Das ist die einzige Möglichkeit für mich als Jude, als Israeli, für mich und meine Familie in Sicherheit zu leben. Und das würde ich sehr empfehlen, euch, so die Leute, die dagegen etwas haben, zu sagen, was können wir anderes tun? Wie können wir, wenn ihr sagt, ihr seid gegen BDS, BDS ist scheiße, okay, gut, was können wir tun? Wie können wir die Besatzung zu Ende bringen? Habt ihr anderes, irgendwas anderes vorzuschlagen? Dann würde ich mich sehr freuen. Aber ich glaube, gerade jetzt gibt es nichts und deswegen müssen wir das machen. Dankeschön. Okay, dankeschön. So, jetzt ist dort der, genau, da geht das Mikro hin. Bitte schön, ganz kurz noch einen Moment, danach bist du dran. Dann du und eben hat sich da hinten jemand gemeldet, den ich nicht richtig gesehen habe. Einmal da und einmal da, okay. Danke, ich heiße Justus und beschäftige mich eigentlich erst seit einem Jahr mit der Lage in Palästina und Israel und dem, was heute aus dem ursprünglichen Palästina mal geworden ist. Wir wollten im letzten Herbst dahin fahren und haben dann aus Sorge um die Kinder, die mitfahren sollten, es aus Sicherheitsgründen nicht gemacht. Insofern fühlten wir uns dann auch schon ein ganz, ganz kleines bisschen mitbetroffen von der Situation. Ich habe jetzt festgestellt, es ist sehr verwirrend, was man so aus den verschiedenen Quellen erfährt und wie sie sich widersprechen. Und es ist sehr schwer, da eine Linie reinzukriegen. Und ich will jetzt einfach bloß an zwei Punkten mal kurz ansetzen und weiß, dass ich hinterher immer noch verwirrt sein werde, aber vielleicht ein wenig weniger. Die eine Frage, kultureller Boykott. Ich habe gelesen, dass letztes Jahr ein amerikanischer Sänger in Spanien nicht singen durfte, weil die BDS-Bewegung zu einem Boykott aufgerufen hat und dieses Festival unter Druck gesetzt hat. Und es gab dann erst eine Riesendiskussion, bis sie dann ihn schließlich doch haben singen lassen. Aber es war erstmal eine Riesenbewegung, das zu stoppen. Und wie verträgt sich das mit der Aussage, wir machen keinen individuellen Boykott? Der einzige Zusammenhang zwischen diesem amerikanischen Sänger und BDS war, dass er religiös ein Jude ist. So. Die andere Geschichte, vorhin wurde erwähnt, dass 48 die jüdischen Bewohner 4% der Landfläche hatten und dann auf einmal 30% bekamen. Aber nach dem, was ich sogar auf Wikipedia dazu habe lesen können, beziehen sich die 4% auf Privateigentum und die 30 oder was Prozent beziehen sich auf Staatsgebiet. Und also öffentliches Land. Und das ist, denke ich, ein Riesenunterschied. Und wenn man die beiden in einen Topf schmeißt, kommt man natürlich zu Fehlschlüssen. So geht es mir bisher. Okay, das waren zwei Fragen jetzt gerade. Ich reiche das Mikro an Ronny für die Beantwortung. Okay. So, first of all, there was something about cultural boycott and specifically the incident with a singer called Matisyahu. He's not Israeli, he's American, an American Jew. And there was an incident that did not go in line with the BDS guidelines. There are BDS guidelines about cultural boycott. What happened there is the exception. It did not fall under BDS guidelines, and the people who did whatever they did to boycott him did not adhere to the guidelines. What happened? He was invited to perform in some festival in Spain, and because the organizers or some people related to the organizers, they wanted to support Palestinian rights, they called him up, Matisyahu, and they asked him, are you willing to make a statement in support of Palestine, in support of something about Palestine? And he refused, and they wanted to boycott, and it became a big deal. We do not have a McCarthyist approach, and we do not have a mind police in the BDS campaign. We will not boycott an artist, regardless of their politics, regardless of the quality of their art, regardless of anything other than the question whether they represent the criminal occupying apartheid state of Israel. Matisyahu is not even Israeli. He did not represent Israel. Maybe there are other reasons to boycott him. There are, not according to the BDS guidelines, just because some decent people said this guy supported the massacre of Gaza in 2014. He was proud about it. He supports the settlements in the West Bank. He's proud of it. He's a rabid right-wing fanatic. That is a good example, maybe, or good reason, maybe, to boycott him. But it has nothing to do with the BDS campaign. So we have to make it clear, we boycott only those who are clearly representatives of the state of Israel, meaning those who either receive funding from the propaganda machine, like the Ministry of Foreign Affairs, or those who participate in festivals, many of them exist here in Berlin, for example, in festivals that are all about trying to whitewash Israeli crimes, trying to rebrand Israel, showing the nicer face of apartheid, the smiling face of apartheid. There was another question. Okay, I stand by my statistics. 10% of the land was owned by, I'm upping the numbers. 10% owned by Jews at the eve of 48, 30%, they constituted 30% of the population. Okay, vielen Dank für die Antwort. Ich nehme im Moment nur Leute ran, die noch nichts gesagt haben, damit möglichst viele von euch zu Worte kommen. Als nächstes bist du dran. Hallo, mein Name ist Gal. Ich bin auch Jude mit israelischer Staatsangehörigkeit. Ich versuche jetzt mal auf Deutsch mal sehen, ob es funktioniert. Also Gott sei Dank reden wir schon nicht mehr über die Anforderungen. Ich finde, also persönlich finde ich sie super, die Forderungen von BDS. Und ich finde es auch sehr schlecht, dass Leute als antisemitisch bezeichnet werden, wenn sie auch zu diese Anforderungen, mit diesen Anforderungen zustimmen. Und wer mit mir darüber später reden will, bitte zu mir dann später kommen. Aber was ich eigentlich bereden wollte, war die BDS-Kampagne, also die Mittel. Boykott, Divestment, Sanctions. Also ich muss sagen, ich bin für manche von diesen Mitteln, gegen manche von diesen Mitteln. Ich verstehe gar nicht, wie man unterscheidet, welche Geschäfte profitieren von der Besatzung und was heißt überhaupt die Besatzung? Für mich die Besatzung hat schon in 48 angefangen, also wer sind dann jetzt die Geschäfte, die davon profitieren? Und außerdem, man könnte eigentlich sagen, die alle Juden in Israel von der Besatzung und von Zionismus profitieren. Also wie entscheidet man? Dann gibt es auch die Frage mit Einkommen der kulturellen Events. Also viele, viele einkommende KünstlerInnen werden dazu gefordert, nicht in Israel zu kommen. Und ich verstehe auch nicht, wie das helfen soll, weil sie könnten eigentlich ihre Publikum ein bisschen was auch vielleicht belehren oder was vermitteln. Und wenn man von Sanktionen redet, natürlich denke ich, dass es ist möglich, moralisch und auch sehr notwendig, ein militärischer Boykott über Israel zu haben, kein Waffen mehr Israel zu verkaufen und so weiter. Aber dann, wenn es schon zu ökonomische Sanktionen kommt, finanzielle Sanktionen kommt. Wir haben hier gesehen ein paar Leute, die sehr gehirngewaschen wurden von der israelischen Regierung. Und wir sehen auch viele Deutsche, die sehr gehirngewaschen von der israelischen Regierung sind. Und ich muss sagen, ich denke, dass es unmoralisch ist, diese Leute mit finanziellen und ökonomischen Sanktionen zu bestrafen, weil diese Leute werden einfach von der Regierung immer wieder Gehirn gewaschen. Ich war auch da, ich war auch einmal Zionistin, obwohl es ist sehr peinlich zu sagen. Und auf jeden Fall, ja, also wie diese moralischen Fragen dann, gelöst werden. Okay, vielen Dank. Der nächste ist da hinten, der mit dem weißen T-Shirt. Du müsstest ein Stück nach vorne kommen, wegen des Mikros, bitte. Jetzt gleich, ja. Hallo, meine Frage ist ein bisschen outdated, wenn viele Leute haben dann gesprochen. Inzwischen, es war gerichtet, es ist nicht wirklich eine Frage, ich wollte nur etwas erzählen, zu der Journalistin von Deutschland. Sie hat gesprochen über den Akademikerboykott und ich war Stipendiat der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wenn Norman Finkelstein nicht da sprechen durfte. Norman Finkelstein, der ist das sind von Auschwitz-Überlebende und die Antideutsche, ich weiß nicht warum, die nennen sich Antideutsche, weil in Wirklichkeit die attackieren nur linke Ausländer. Die Antideutsche haben seine Vorträge boykottiert. Vor kurzem haben die protestiert gegen die Vorführung von dem Film Even Though My Lungs Burning von einem israelischen Künstler. Und für mich, ich bin selber Künstler, für mich ist die Kunst und die Widerstandskultur viel wichtiger als Filmen und Banken und Geschäften. Und ich frage mich, wo ist die Aufregung in solchen antisemitischen Fällen, die kommen genau von den Leuten, die sagen, die bekämpfen Antisemitismus, wo ist die Aufregung von Jutta Dittfurt und von den Antideutschen, wenn die Kunst und die Widerstandskultur boykottiert wird? Okay, vielen Dank. Nächstes bitte die Frau mit dem geringelten Top hier vorne. Tausend Dank, ich heiße Anna Haikova und ich will vielen Leuten bei mir beipflichten in zwei Hinsichten. Erstens finde ich, es ist eine tapfere, tolle Diskussion, dass man sich ausreden lässt, auch wenn man nicht einverstanden ist. Und ich möchte auch vielen Leuten beipflichten zum Thema Antisemitismus und so ein bisschen das auf einem Auge blind. Und zwar aus dem Grund, ich bin Historikerin des Holocaust, ich unterrichte in England an der University of Warwick. Und ich bin immer wieder überrascht, wenn ich deutsche Texte lese, und zwar nicht nur der sehr linken Leute, sondern generell der deutschen Zeitungen, wie wahnsinnig emotional aufgeladen man mit dem Thema des Antisemitismus umgeht. Nun, die Gründe liegen an der Hand, aber ich möchte nochmals darauf appellieren, über Antisemitismus muss man nachdenken. Man muss es analysieren. Und man muss auch Israel und Okkupation und Gewalt kritisieren dürfen, ohne antisemitisch zu sein. Natürlich, es gibt auch Antisemiten, die Israel kritisieren, aber wenn ich aus Tschechien nach Deutschland komme, wenn ich aus Großbritannien nach Deutschland komme oder wenn ich aus USA nach Deutschland komme und sehe, wie man hier mit Antisemitismus umgeht, es ist zum Verzweifeln. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank für diesen Blick, ich sage jetzt mal von außen ein Stück weit. Du möchtest darauf eingehen? Okay, dann gebe ich das Mikro mal rüber. I'll try to make it short. One is about, I'm saying in general something about boycott. If you guys think that people should have boycotted apartheid South Africa at the time of apartheid, you should definitely support the boycott of Israel today. I'm stating that Israel is an apartheid state, and this is according to the legal definition in the Rome Statute of the crime of apartheid. And that is a very, very serious crime. Actually, it's one of a few crimes, like genocide, that is regarded as a crime against humanity. So states are obligated to fight against it. People are, I suggest and I urge you to fight against it. Secondly, about the use and misuse of antisemitism, I will simply say that the greatest anti-Semitic force in the world today is the State of Israel. I can give many examples for that, and it starts off with what the lady here said about Zionism being anti-Jewish, not only not Jewish, anti-Jewish. They treated the religious Jews of Europe in the greatest contempt, in the most racist way, and I can elaborate much more about it. Just quote one of the good Zionists, one of the decent Zionists at the time, who was very critical of what Herzl and the First Congress and so on stood for, and he said that without anti-Semitism, there is no Zionism. Zionism is dependent on anti-Semitism. They are dependent. It was a counter-reaction, but it is like, I'm quoting this guy, Ahad Ha'am, he said that it is like a child that is constantly dependent on its mother, and without that nourishing, constant nourishing, it will not be able to exist. And he said that without anti-Semitism, there is no Zionism. So keep that in mind. I'm quoting a very well-known Zionist. Finally, why is Israel the leading anti-Semitic force in the world today? Because every single Israeli representative around the world says that if you are critical of the State of Israel, the criminal occupying apartheid State of Israel, you must also be anti-Semitic. They insist on conflating Zionism and Judaism all the time. Now, the very statement that I just said, the very logic of that statement, also says the opposite. It also says that me, simply because of my DNA or my religion or my ethnicity, I must be, because of my Jewishness, whatever that means, I must be supporting of that criminal apartheid state. That is a very racist statement that I am absolutely opposed to and I abhor. And those who are making that statement are not only racist in their attitude, making all Jews. When you say all Jews are something, it doesn't matter if all Jews are Übermensch or Untermensch, it doesn't matter. When you say all Jews are something, that's a racist statement already. Other than doing that, which is despicable, they are also placing world Jews in jeopardy because they are insisting on conflating the two things, criminal Zionism and Judaism, which is a religion, or you can look at it in any way. But there is no connection between Zionism and Judaism, only in the minds of Zionists. Vielen Dank. Der nächste ist aber kleinen Moment bitte noch. Ich wollte noch mal ansagen, wer es noch nicht gesehen hat, hier geht gerade eine Spendenbüchse rum. Da geht es um die Finanzierung der Veranstaltung heute Abend, die nämlich bisher noch nicht finanziert ist. Das heißt, wäre klasse, wenn ihr Geld reinschmeißt. There's a collection tin going around for the financing of tonight's public meeting. So if you because it's not financed yet, so if you have any spare money, please put in the collection tin. So, es ist jetzt 9:10. Wir nähern uns dem Ende. Ich habe noch 3 Leute auf der Rednerliste. Danach schließe ich die Rednerliste. Tut mir total leid für die von euch, die noch nicht rangekommen sind. Und das Final Statement geht nochmal an dich. Ich würde euch alle dazu anhalten, bleibt hier noch, redet in kleinen Gruppen weiter, nutzt das. Aber die offizielle Veranstaltung ist, nachdem die 3 Leute auf der Rednerliste fertig sind und das Schlussstatement gelassen wurde, vorbei. Ich bitte um euer Verständnis dafür, für die vielen von euch, die nicht rangekommen sind. Jetzt bist du dran, du bist der Nächste. Hallo. Da. Andreas aus Niedersachsen von der Landesarbeitsgemeinschaft Gerechter Frieden Nahost von der Linkspartei. Angesichts der Situation, dass heute Nacht wir alle hören konnten, dass im Gaza ein neuer Krieg stattfinden soll. Ich denke, das ist eine Situation. Wir haben gerade eine Veranstaltung gehabt mit Atif Abu Saif, der lebt im Gazastreifen, hat ein Buch geschrieben, und zwar mit dem Titel Frühstück mit der Drohne. Da ist sehr deutlich geworden, wie die Menschen dort leben müssen, unter welchen Bedingungen sie dort leben müssen und unter welchen Gefahren sie letztendlich leben müssen. Und trotzdem haben sie einen Willen zu leben dort. Sie wehren sich gegen die Okkupation, gegen die Besatzung durch die israelische Armee. Und jetzt wird einfach mal so in den Nachrichten gesagt, es steht ein neuer Gaza-Krieg an. Einfach mal so, das wird erzählt, als ob also morgen die Ölpreise ein bisschen sinken. Ja, also so wird das letztendlich erzählt. Ich denke zu BDS, es ist offensichtlich ein Instrument, was dem imperialistischen Regime in Israel besonders wehtut. Es ist relativ niedrigschwellig, das heißt, man kann mit relativ wenig Mitteln sehr wirksam da vorgehen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum allerorten versucht wird, also wir waren in Bremen, haben da die Veranstaltung dann im zweiten Anlauf sozusagen miterlebt. Ja, wir haben das jetzt erlebt, was in Oldenburg passiert ist. Und da wird, denke ich, sehr deutlich, dass das ein Instrument ist, was wir unbedingt, unbedingt stärker forcieren sollten. Wir sollten das noch mehr vorantreiben, dass es tatsächlich noch mehr wehtut. Natürlich auch im Hinblick, was Rüstungsgüter anbetrifft, weil Deutschland ja permanent sozusagen Rüstungsgüter nach Israel schickt. Aber was vielleicht keiner von euch weiß, es ist so, dass Deutschland jetzt auch davon profitiert, von der Rüstungsindustrie in Israel, nämlich sie werden jetzt eine Drohne ausleihen von Israel, weil Israel führend in der Drohnentechnik ist, führend in der Drohnentechnik ist und deshalb, weil Deutschland auf Drohnen nicht verzichten möchte, haben sie jetzt einen Vertrag abgeschlossen mit der israelischen Regierung, dass sie jetzt über eine Drohne verfügen dürfen, bis sie selber in der Lage sind, eine Drohne sozusagen inländisch fertigzustellen, die tatsächlich einsatzbereit ist. Okay, ein Wort noch, ganz kurz. Zu dem Antisemitismus. Wir haben hier in Hannover die Situation, dass gerade über die Uni die Antideutschen ganz stark, also ich sag mal, in die Intelligenz hineinstrahlen. Und ich habe selber eine Situation erlebt auf einer Veranstaltung mit Jutta Ditfurth, wo ich die Treppe runtergeprügelt worden bin. Das ist noch nicht mal ein Jahr her. Und zwar, weil ich aus der Rede von Eugen Trevermann, ich weiß nicht, einigen von euch ist er sicherlich bekannt, der sicherlich kein Antisemit ist, zitiert habe. Und das hat jenen Leuten da nicht gefallen. Und ich denke, unsere Aufgabe ist es, als bewusste Menschen Jutta Ditfurth bzw. ihre Anhänger zu entzaubern, was sie wirklich sind. Sie sind Rassisten. Sie sind Kräfte, die wirklich die Bewegung für Frieden im Nahen Osten spalten. Das dürfen wir nicht zulassen. Okay. Dankeschön. Dankeschön. So. Da war jemand. Ich weiß nicht genau, wer da in der Reihe war jemand, genau. My name is Mattia. Just two quick comments, because there was about academic and cultural boycott about individuals and institutions. And I would like to make it clear that, well, I was in London and we voted for BDS with 73% from cleaning staff to professors, lots of Israeli academics who also teach in London who support academic boycotts. And it's not only about not boycotting individuals who come to conferences, it's also about giving up privileges. Recently, in the last few days, there was the feminist Catherine Hall who got a grant from Tel Aviv University who gave up the grant of not accepting $330,000 because she doesn't support the Israeli regime and its military occupation, which is a great example of how academic boycott could work out. And the second thing, which is also about how Ronnie said his personal history and family history, like a lot of other BDS activists, I come from a Jewish family who's besser eigentlich auf Deutsch, weil das richtet sich eigentlich an Leute, die Deutsch sprechen. Viele meiner Familie wurden im Holocaust umgebracht. Und sie waren aber schon vor dem Zweiten Weltkrieg und vor dem Nazi-Regime, waren sie Antizionisten, hatten einen regen Briefwechsel mit Herzl und anderen Zionisten. Zionismus ist einfach eine Ideologie und es war ein ideologischer Streit in der jüdischen Community in Europa. Und sie haben damals schon diese Ideen total, hinspitzend kolonial, rassistisch gefunden. Ich finde es total wichtig, jetzt diese Tradition weiterzuführen und den Zionismus zu bekämpfen. Also wenn sich wer über Rassismus, also wenn wer gegen Rassismus ist, wenn wer gegen Antisemitismus ist, dann sollte sozusagen die gewaltfreie Bewegung, die jetzt BDS ist, unterstützen. Was wäre die Alternative? Es gibt gerade ein Konflikt, und wenn sich wer auf eine der beiden Seiten stellt, die schießt, dann ist das schon eine Sache. Wenn wer den Rücken kehrt und sagt, ich bin jetzt apathisch, mich geht das nichts an, das ist eine andere Sache. Wenn sich aber wer wirklich um Antisemitismus und Rassismus Gedanken macht, dann sollte doch diese gewaltfreie Bewegung, die gerade BDS ist, unterstützen. Dankeschön. Habe ich dich gesehen? War das richtig? Gut, dann bist du jetzt dran. Ich wollte nur darauf eingehen, was der junge Mann gefragt hat über eine Möglichkeit, die bestünde, diesen Konflikt zu beenden. Es gab mehrere Angebote aus Israel, einen Staat zu gründen, einen palästinensischen Staat auf von Olmert 96% der Westbank und Gaza. Und der einzige Grund, warum das zurückgewiesen wurde, ist eben dieses Rückkehrrecht, das es nicht gibt. Ne? Das, der einzige Grund für die Zurückweisung seitens der PA war eben dieses Rückkehrrecht und die Weigerung Israel als jüdischen Staat anzuerkennen. Das war der einzige Grund, sie zurückzuweisen. Und wenn man Frieden will, dann muss man sich gegenseitig anerkennen. Und die PA weigert sich eben, Israel als jüdischen Staat anzuerkennen, möchte aber einen arabischen Staat ohne eine jüdische Minderheit, während es in Israel eine 20-prozentige Minderheit gibt, die mit vollen staatsbürgerschaftlichen Rechten ausgestattet ist. Okay, vielen Dank für dein Statement. Do you want to take that? The last gentleman claimed that Israel is a Jewish state. It's not. The only thing that makes Israel Jewish is its ethnic supremacist character from the very foundation of the state. Everything about the foundation of the state is, first of all, creating a Jewish majority by force, by driving away the indigenous people from their land, and secondly, denying equality from those who remained on their land. I can prove it, it's very easy. There's also a website, adala.org, where you can see the whole list of discriminatory laws, more than 50 of them, from the very, very first laws that were legislated that were explicitly racist. Also, the statement that Israel is a Jewish state is, in my opinion, purely anti-Semitic, because the idea that a Jew born somewhere else has his home in that particular place, in Israel, is exactly the same idea that I heard from anti-Semites in my childhood. Okay. Thank you. So, the last thing is about why Israel is not Jewish is that, how should I put it? I mean, it was, Okay, I'll put it differently. Do you accept the rights of all the people of that land? That is the question. I do not accept Israel's legitimacy in its current form. It is 100% illegitimate. It is illegitimate from its very creation. It may become legitimate if, and only if, it respects the rights of all the people of that land, which is also what was written in the UN mandate that was given to it, which it violated on the very first day of its inception. If it respects the rights of all the people of that land, then it may become a legitimate entity. The fact that you want to have something else, you want to control the population, you want to speak the language of demographics, I don't accept that, sorry. I want democracy, not demography. So, ich entschuldige bitte. Einen Satz und dann, nee, dann... Gut. Zurückgewiesen wurde dieser Vorschlag wie andere Vorschläge auch bei der letzten Verhandlungsrunde eben, weil man keine zwei Staaten, einen jüdischen und einen arabischen Staat will. Und genau das sagt der junge Mann hier auch. Okay. Genau. Dankeschön. Ich weiß, hier gibt es ganz viele von euch, die noch was sagen wollen. Ich habe hier unglaublich viele Meldungen gesehen, die hier sind. Ich habe auch Leute gesehen, die ein zweites und drittes Mal was sagen wollen, die jetzt gar nicht mehr zum Zug gekommen sind. Tut mir leid, geht nicht anders, seht es mal positiv. Wir sind unglaublich viele Leute, die sich gerade beteiligen an der Diskussion und das ist ganz klasse. Ich möchte gerne erstmal euch allen dafür danken und ganz, ganz hohe Anerkennung dafür aussprechen, dass ihr euch gegenseitig zugehört habt. Ich denke, das hat es hier noch nicht so oft gegeben. Toller Prozess, den ihr angefangen habt. Ich hoffe, das geht in Zukunft weiter. Ich denke, das bringt uns auch und euch nur weiter. Das Schlussstatement, the final statement, gebe ich an Ronny als Gast der heutigen Veranstaltung. Danach sagt Doris noch zwei Sätze. Wie gesagt, vielen Dank, Hochachtung an euch für den Respekt gegenseitig und habt die Geduld, das Letzte noch anzuhören und dann redet gerne in kleinen Gruppen oder mit denen, die hier vorne sitzen, weiter. Okay. Very quickly. Thank you all for coming. Thank you for those who participated, the translation and the moderation. I am quite optimistic about what I saw here today. I expected to hear much more angry voices. being expressed. And that tells me that maybe we are able to make some dent in what is happening in German politics and German protectionism of Israel. And any such dent, any such change, even the slightest one, is very important here. Because this is the last bastion, this is the last place that Israel looks up to in order to get basically everything, to get protection. And any change here does have repercussions, whether you should accept that, you should acknowledge that. So I'm very optimistic, thank you for coming. And we have to remember that this is a worldwide movement that is happening. It is Palestinian-led, but it is worldwide. Many things are happening all over the world, and I invite you to join. Thank you. Dann von mir aus auch nochmal ganz herzlichen Dank an dich, Ronny. Thank you very much. Thank you very much for being here tonight. Vielen Dank, dass du hier gewesen bist und für deinen engagierten Beitrag and for your very, very interesting statements. Die letzten zwei Sätze kommen von Doris. Die ersten zwei Sätze dieser letzten zwei Sätze hast du jetzt schon gesagt, aber es macht nichts. Vielen Dank, Ronny, dass du hier gewesen bist. Ich wollte eigentlich nur noch sagen, dass es ganz toll ist, wenn Leute sich jetzt irgendwie angesprochen fühlen, von BDS mehr erfahren zu wollen, dann haben wir eine Unterschriftenliste, da würdet ihr in regelmäßigen Abständen einen sogenannten Newsletter bekommen und da müsst ihr euch nur da vorne eintragen mit Namen und eurer E-Mail-Adresse. Ja, und ansonsten vielen herzlichen Dank, dass alle da waren, ist schon rumgegangen, die Spendendose. Okay, also und wer noch unheimlich Lust hat, in die Spendendose was reinzumachen, das freut uns natürlich auch. Und ansonsten vielen Dank an euch alle und ja, war schön, euch hier zu haben. Hoffen wir, dass wir uns bald wieder treffen. Tschüss!